Claudis und Korns heitere Lesung. Guten Tag, liebe unterhaltenen Organismen. Sehr gut, sehr gut. Ich lerne dazu. Wir melden uns heute nach... Organismen und Organisminnen. Nein, eben dafür ist das da, um das zu vermeiden. Ach so, und was ist, wenn es ein weiblicher Organismus ist? Das ist ja... Organisma. Dann sagen wir liebe Organisme. Warum nicht Organismix? Ja, ich glaube, das ist besser. Also, unterhaltene Organismix. Ich finde das scheiße. So richtig scheiße. Oh ja, die 90er Jahre. Das war nicht in Ordnung. Ich durfte Tic-Tac-Toe ja nie hören. Haben meine Eltern verboten. Meine nicht. Ja, aber du warst auch nicht 5, als das rauskam. Nein, ich war genervt. Ja. Nun gut, aber darum geht's hier nicht. Es geht um ein Buch, das wir heute lesen. Eine wahre Perle. Hm. Ja, bitte? Wir sollten vielleicht mal sagen, wo das herkommt. Genau. Wir haben nämlich eine Bücherlieferung gekriegt mit ganz vielen... Also neben den schon mehrfach diskutierten Waschkörben von Fanpost. Und getragenen Unterhöschen von unseren weiblichen und männlichen Fans. Ja, vor allem von den weiblichen und männlichen. Mhm. Kam auch von unserem Hörer namens Gurumir. Ja. Nicht zu verwechseln mit Boromir. Genau, Gurumir. Einem FSM-Jünger. Ist der ein Schweizer? Nee. Ah. Ja, jedenfalls dankenswerterweise hat uns dieser Hörer eine ganze Kiste voll Irrsinn geschickt. Und dazu solche Styropor-Dinger, die solche Geräusche machen. Mhm. Sehr angenehm. Ja, also 4 Bücher haben wir bekommen. Das heißt, es gibt auf jeden Fall Stoff für 4 neue Lesestunden. Also eher mal 3. Eins davon... Mache ich keine Lust. Ja, das gucken wir noch. Das mache ich nicht. Das ist mir zu dick und zu sehr wie diese Sachen von Steiner und das komische Schloss. Mhm. Aber die anderen 3 auf jeden Fall. Gut. Ja, wir haben uns jetzt mal das rausgesucht, das uns am meisten angesprochen hat, weil es einen lustigen Titel hat, schön aussieht und auch mir die Namen der Autorin sehr gut gefallen. Du hast außerdem behauptet, du kennst den Verlag. Ja. Der Verlag ist nämlich Windpferd Verlag, Reihe Shangri-La. Mhm. Und von dem Windpferd Verlag gibt es noch total geile andere Sachen. Zum Beispiel, ich glaube, von dem ist auch dieses spirituelle Empfängnisverhütung. Falls das irgendjemand zu Hause hat, bitte schicken. Ich würde das sehr gerne einlesen. Ja, und trotz unseres kleinen Hinweises, zwinker, zwinker, haben wir nicht das Sekret von Rhonda Birne bekommen. Ja, leider nicht. Dann halt nicht. Nee, dann eben nicht. Wer nicht will, der hat schon. Aber vielleicht hatten die unterhaltenen Organismen auch Mitleid mit Organismix. Uns. Organismix auch Mitleid mit uns, weil wir so gelitten haben. Das kann auch sein. Ja. Gut, also dieses Buch heißt Das Chakra-Handbuch. Vom grundlegenden Verständnis zur praktischen Anwendung. Eine umfassende Anleitung zum Harmonisieren der Energiezentren durch Klänge, Farben, Edelsteine, Düfte, Atemtechniken, Naturerfahrungen, Reflexionen und Meditationen. Du hast immer noch nicht die Autoren genannt. Und die Autoren gefallen mir sehr gut. Das ist nämlich Shalila Sharamon und Bodo J. Baginski. Baginski. Baginski. Wie Frodo Baggins. Ja. Ich lese mal kurz, wie üblich, die Klappentext vor. Falls jemand jetzt gerade merkt, wie sein drittes Auge geöffnet wird, das liegt daran, dass Cornelius ein Extremely Powerful Third Eye Opening Binaural Beat Meditation Lied im Hintergrund. Ja, Claudia hat behauptet, es wäre wissenschaftlich erwiesen, dass man davon Halluzinationen bekommt. Wissenschaftlich erwiesen. Wieso sieht denn hier alles aus wie Nudeln? Nudeln, oh lecker. Ich glaube, ich mache mir auch Nudeln zum Abendessen. Aber ich habe noch keine Halluzination bekommen. Ich habe überhaupt nicht behauptet, irgendwas. Ist das dein Brötchen, was da läuft? Ja, das ist mein Brötchen. Okay. Ich wollte nur, ich habe das nur auf Wikipedia gelesen. Ach so, ja, das ersetzt ja bekanntlich Recherche. Ja. Ja. Das ist auch so. Ich lese jetzt den Klappentext. Wieso ist das Buch warm? Das kommt doch aus dem Kühlschrank. Ja. Egal. Das Wissen um die Energiezentren oder Chakren vermittelt tiefe und umfassende Einsichten über die Wirksamkeit subtiler Kräfte im menschlichen Organismus. Oh Gott, ein Dinosaurier! Ah! Der Witz ist über jetzt. Nein, der ist nicht über. Der war lustig. Hör auf, ich kommentiere auch nicht immer all deine Witze. Sollte ich mal vielleicht. Solltest du vielleicht mal. Aber sieh zu, dass dein Kommentar witzig ist. Nein. Dö. Ich mache ihn extra nicht witzig. Extra? Als hättest du eine Wahl. Jetzt liest den Scheiß vor. Ja, wenn du mich nicht andauernd unterbrechen würdest mit schlechten, abgegriffenen Halluzinationswitzen. Falls sich jemand fragt, sie ist 4. Das stimmt. Dieses Buch beschreibt auf anschauliche und verständliche Art und Weise die Funktionen und Wirkungsweisen der Energiezentren. Zur praktischen Chakra-Arbeit bietet das Buch eine Fülle von Möglichkeiten. Die Anwendung von Klängen, Farben, Edelsteinen, getrockneten Ochsenpenissen und Duftstoffen mit ihren spezifischen Wirkungen ergänzt durch Meditationen, Atemübungen, Fußreflexzonenmassage, der Chakrapunkte und die Übertragung universeller Lebensenergie. Fußreflexzonenmassage der Chakrapunkte. Ja. Aha, also das gibt's auch. Aha, ich kenne mich damit ja nicht aus. Also ja, die Fußreflexzonen, das behaupten ja, dass die Füße so eine Art Homunculus sind, die so eine Repräsentation von ganzen Wanst sind. Also wenn du dann auf deine linke große Knolle drückst, kriegst du irgendwie Leber oder so. Oder Leber weg. Ja, oder Leberschmerz weg. Oh, kannst du vielleicht mal dieses nervige Ding? Ja, Moment, ich muss erstmal den Klappentext zu Ende lesen. Die Beschreibung von Naturerfahrungen, Yoga-Praktiken und astrologischen Zuordnungen zu den einzelnen Chakren runden das Thema mit interessanten und inspirierenden Erkenntnissen ab. Also ich muss mich ja jetzt hier mal als Yoga-Fan outen. Ich mache sehr gern Yoga. Und ich finde es schlimm, dass diese für mich rein körperliche Gymnastik durch diese ganze Chakren-Scheiße kontaminiert wird. Übrigens hier, lieber Leser, Guru, mir, diese Eselsohren in dem Buch, das waren nicht wir, die sind da schon drin gewesen. Ja, das ist so. Immerhin, ist denn bei dir beim Yoga schon mal das dritte Auge oder der Fuß aufgegangen oder so? Der Fuß, also ich hatte da regelmäßig offene Füße. Aber mir hat das auch sehr gut gefallen, dass dann diese eine völlig abgedrehte Tussi, bei der ich meine Stunde genommen habe, irgendwie sich die Hände auf die Schultern gelegt hat und dann ganz schnell nach rechts und links rotiert ist und gesagt hat, mich gefragt hat, ob ich die Feueratmung schon spüre, ob ich schon spüre, dass irgendwie das Chakra meine Wirbelsäule hochbrennt so. Ja. Also ich mache kein Yoga, aber ich bestätige, dass das mit richtigen empirischen Daten gezeigtermaßen die Gesundheit fördern kann und man das auch ohne Ming-Mong, Ding-Dong Chakren-Sache machen kann. Es gibt extra dafür in Köln ein Yoga-Angebot, das heißt No Holy Bullshit Yoga. No Holy Shit Yoga. No Holy irgendwas Bullshit Yoga, da kann man hingehen, wenn man nicht dieses Gong und Dalai Lama Ball Wassersaufen mäßige Sache will, sondern nur die Gymnastik. So, hier, das Buch ist von 88. Es gibt unbeschreibliche 35 Auflagen davon. Ja, ist besser. Ja, im Inhaltsverzeichnis sehen wir einleitende Worte. Mensch, Ätherleib, Emotionalkörper, Mentalkörper, spiritueller Körper. Das erinnert ja so ein bisschen an Rudolf Steiner. Ja, wie Chakren. Sexualität und Chakren. Ja, das machen wir natürlich. Entstehung von Blockaden in den Chakren, Auflösung von Blockaden. Dann es gibt offensichtlich 7 Chakren. Warum auch immer nur 7? Die versteht astrologischen Zuordnung, das müssen wir auch lesen. Chakren, Naturerfahrung, Klangtherapie, Farbtherapie. Ja, das also sind die Möglichkeiten Therapie. Zur Reinigung. Chakra, Atem. Reflexzonenmassage und am Ende Fantasie, Reise durch die Chakren und dann am Ende noch irgend so ein Anhang. Wie wär's, wenn ich dir hier einfach live gleich eine Fußreflexzonenmassage mit der Anleitung dieses Buches hier verpasse? Ja, das können wir machen. Und du kannst dann sagen, ob du deine Chakren schon gereinigt hast. Das können wir machen. Ich weiß zwar nicht, ob meine Füße im Moment waffenfähiges Material enthalten, aber das wirst du ja dann feststellen, falls du Halluzinationen oder Ausschlag kriegst. Ja, aber du hast doch geduscht vorhin. Ja, aber das vorhin ist schon eine Weile her. Mhm, das stimmt. Da kann so manches passieren. Wem sagen Sie das? Einleitende Worte. Ich muss Toilette. Ich lese aber nicht ohne dich. Doch, mach doch mal. Ich kommentiere nicht alles. Du hättest ja auch nicht vorher aufs Klo gehen können. Ja, das ist immer so. Einleitende Worte. Wohl jeden Menschen beschäftigen. Eigentlich will ich das jetzt gar nicht machen. Der Mann ist weg und mir macht das keinen Spaß, das allein zu lesen. Also setze ich mich jetzt mal mit der Frage auseinander, was ich heute zum Abendessen haben werde. Ich habe im Internet ein Rezept für einen vegetarischen Nudelauflauf gefunden. Das würde meine Flying Spaghetti Monster Anhänger in der Hörerschaft ja sicher sehr freuen. Aber auf der anderen Seite habe ich auch noch einen ganzen Kopf Wirsing, den ich mir in einem Anfall von Wintergemüsefreude gekauft habe und der auch nicht besser wird. Aber ich habe nicht genug Zutaten, um daraus ein leckeres und schmackhaftes Rezept zu machen. Also fange ich jetzt an vorzulesen. Lüttelst du da schon wieder rum? Ich habe nur ein bisschen nachgedacht. Oje, oje. Wohl jeden Menschen beschäftigen irgendwann in seinem Leben die Fragen, wer bin ich? Welche Kräfte sind es, die in mir wirken? Welche Fähigkeiten liegen noch in mir verborgen? Und wie kann ich mein volles Potenzial an Glück und Kreativität ausschöpfen? Wir denken, dass kein anderes Wissensgebiet diese Frage so umfassend beantworten kann, wie das Wissen um die Energiezentren im Menschen. Zum Beispiel auch keine Naturwissenschaften oder so. Nö. Können nichts über Gesundheit aussagen oder über die Selbstwahrnehmung. Gut. Wenn wir die Aufgabe und Funktionsweise der Chakren in ihrer ganzen Reichweite verstehen, zeichnet sich uns ein Bild vom Menschen ab, das in seiner potenziellen Vollkommenheit so faszinierend und erhabend ist, dass wir wieder einmal staunend vor dem Wunder der Schöpfung stehen. Ja, das geht mir ja öfter so. Die angelegten Möglichkeiten des Menschen zu erkennen und zu erschließen, dazu soll unser Buch eine Hilfe sein. Um mit den Chakren wirksam zu arbeiten, musst du nicht hellsichtig oder hellfühlig sein. Oh, okay, sonst hätte ich das Buch gleich wieder weglegen müssen. Das stimmt. Bin ich nämlich nicht. Du wirst jedoch bemerken, dass sich dabei deine Sensitivität gegenüber den feinstofflichen Ebenen außergewöhnlich erhöht. Was genau ist eigentlich Feinstoff? Das wird die ganze Zeit als Buzzword da rumgeschrien, aber was ist es? Das ist das Materie-Pendant zur... Es gibt ja auch bei denen die geistige Welt. Ja. Wahrscheinlich ist das, was es so da gibt, aus Feinstoff, weil wir das ja nicht sehen. Ist das Viskose dann zum Beispiel? Ja. Im Gegensatz zu so grobmaschiger Baumwolle, so ein Baumwollstoff. Weiß nicht, aber ich glaube, das feinstoffliche Zeugs ist das, was in der geistigen Welt existiert, weil die haben da ja auch Rewe und so einen Stuhl. Apotheken auch? Nee, das nicht, weil da gibt es keine Krankheiten. Also. Aber sowas gibt es da eben und da das ja irgendwo sein muss und wir das ja nicht sehen, ist das feinstofflich. Mhm. Ist ja wohl logisch. Mhm, okay. Genau wie. Feingeweblich. Das ist was anderes. Was ist das? Histologie. Ja, aber das muss ja dann auch irgendwie ein Pendant in der geistigen Welt sein. Nee, aber das ist so wie, ne, wenn man einen toten Menschen obduziert, dann kann man bestimmte Sachen makroskopisch her sehen. Ja, ja. Und dann macht man ja noch feingeweblich. Mhm. Dafür muss man Techniken beherrschen. Nämlich Histologie. Ach so. Und das ist genau dasselbe wie hier. Ja, okay, also. Auch eröffnen sich Einsichten in Zusammenhänge, die viele Bruchstücke des Wissens und der Erfahrung auf verständliche Weise zu einem harmonischen Ganzen fügen. Die Aktivierung und Harmonisierung der Chakren ist tatsächlich so einfach, dass wir manchmal dachten, das Wissen darüber sei in der Vergangenheit nur deshalb so kompliziert verpackt worden, damit die Menschen dessen inneren Wert nicht unterschätzten und Eingeweihte es von Generation zu Generation bewahren konnten. Vielleicht ist es auch das Ergebnis eines neuerlichen Evolutionsschrittes, dass dieser Wissensschatz heute vielen verständlich und zugänglich wird. Wann genau hat der stattgefunden eigentlich? Gestern? Oder? Ja, vor allem auch so, den kann man ja beobachten. Das ist so ein Schritt so. Ja. Oh, neue Evolutionsstufe, schon wieder. Ach, Kinder, wie die Zeit vergeht. Ja. So findest du in diesem Buch neben der Darstellung der Ausdrucksform und Wirkungsweise jedes Chakras eine ganze Auswahl leicht nachvollziehbarer Praktiken zur Harmonisierung deiner Energiezentren. Die Techniken sind so gewählt, dass sie eine sanfte Belebung und Befreiung von Blockaden in den Chakren bewirken. Dabei spielt es keine so große Rolle, welche der angebotenen Methoden du für dich auswählst. Wichtig ist nur, dass du damit beginnst. Denn es geht hierbei um deine Erfüllung in diesem Leben, im Hier und Jetzt. Wir wünschen dir, dass du beim Lesen des Buches und beim Praktizieren der beschriebenen Therapien ebenso viel Liebe und Achtung für die Gesetzmäßigkeiten des Lebens empfindest, wie wir es bei der in uns immer noch wachsenden Erkenntnis dieser Zusammenhänge und beim Niederschreiben der Texte erfahren durften. Und dann ist das unterschrieben mit Shalila und Bodo J. Ich gucke mal gerade nach, also Wikipedia kennt auch Chakra, was die eigentlich genau drunter verstehen. Und zwar soll das angeblich sein, in irgendwelchen komischen verstrahlten Lehren, bla, Yoga und so, in einigen neuzeitlichen europäischen und nordamerikanischen esoterischen Lehren subtile Energiezentren zwischen dem materiellen Körper und dem subtilen Körper, also Astralleib. Ja. Diese werden als durch subtile Energiekanäle verbunden vorgestellt. Alte indische und tibetische Texte sprechen von 72.000 bis 350.000 Energiekanälen im Körper. In der TCM gibt es teilweise ähnliche Vorstellungen mit einer eigenen Terminologie. Ja. Sieben solcher Chakren werden als Hauptenergiezentren des Menschen angesehen und sie befinden sich nach der Chakrenlehre entlang der Wirbelsäule bzw. in der senkrechten Mittelachse des Körpers. Ach so. Ja, das ist doch klar. Das siehst du doch an dem Bildchen daneben. Ja, gut, aber... Aber das wollen wir eigentlich lieber aus dem Buch hier. Ja, ich wollte nur kurz, also... Google lieber mal diese Autoren. Nee. Wie die aussehen. Also, Shalila. Shalila Sharamon. Wahrscheinlich heißt die in Wirklichkeit Renate Klopstock. Ja, so. Shalila. Das wird mir schon vorgeschlagen von Google. Das ist beängstigend. Ach so, ja, die sieht so aus wie eine von diesen... Ah, guck mal, ich glaube, das sind die zusammen, ja. Oder? Oh, also, der sieht super aus. Die sehen also im Grunde genommen aus wie so Leute, die halt in den 70er Jahren im VW-Bus durch die Länder gefahren sind mit gepiersten Genitalien und... im Prinzip alles geraucht haben, was nicht bei 3 außer Reichweite war. Zeig mal doch das Bild, wo ist es? Da. Ah, da. So sehen die aus. Ja, das ist nicht in Ordnung. Der Typ sieht aus, als würde er bei der ISIS schaffen. Das Geile ist, dass der echt fast genauso heißt wie dieser Hauptdarsteller aus Herr der Ringe. Der hieß Frodo Baggins und der heißt Bodo Baggins. Key. Ja. Ja. Schon ein bisschen witzig. Auch Zufall? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube auch nicht. So, jetzt schauen wir mal, welche Kapitel wir lesen. So, hier wollen wir das Energiesystem und die feinstofflichen Körper des Menschen lesen oder wollen wir lieber mit die Aufgabe und Funktion der Chakren? Weil hier Ätherleib, Emotionalkörper, Mentalkörper, spiritueller Körper, das hatten wir ja im Prinzip alles schon bei Steiner. Da machen wir ja, Aufgabe und Funktion sollte man vielleicht mal machen, ja. Was die zumindest behaupten. Genau. Dann liest du das, dann lese ich Sex. Yeah. Da kenne ich mich aus. Da kennt er sich aus. Ja. Kannst du bitte einfach nicht das machen? Aber da steht einfach schön Melodie zum Träumen, Panflöte, The Rose. Da musst du schon auch Indianer hinschreiben. Nur Indianer machen Musik auf Panflöte, ist ja wohl bekannt. Mein Onkel hatte auch eine Panflöte, auf der habe ich mal gespielt. Du hast gar nie erzählt, dass dein Onkel Indianer war. Von welchem Stamm war der denn? Chickamaucomoco? Du bist so ein Rassist. Wieso? So ein Rassist. Was ist daran rassistisch zu sagen, dass dein Onkel ein Indianer war? Eigentlich heißt es übrigens Ureinwohner Amerikas, Mrs. Rassist. Rassistin, bitte. Rassistin und Rassistinnen. Ja. So, die Aufgaben und Funktion der Chakren. Aufgabe und Funktion der Chakren. In diesem Kapitel möchten wir dir die wichtigsten, grundlegenden Informationen über die Funktionsweise der Chakren vermitteln. Wieso duzen die mich eigentlich? Ich weiß es nicht, aber die schreiben dir wenigstens noch groß. Gut. Das theoretische, das theoretische Verständnis dieser Zusammenhänge stellt das Fundament dar, auf dem das praktische Wissen über die einzelnen in diesem Buch beschriebenen Chakren aufbaut. Überlieferte Schriften erwähnen eine Anzahl von 88.000 Chakren. Dies bedeutet, dass es am menschlichen Körper kaum einen Punkt gibt, der nicht ein sensibles Organ für die Aufnahme, Umwandlung und Weitergabe von Energien ist. Die meisten dieser Chakren sind jedoch sehr klein und spielen eine untergeordnete Rolle im Energiesystem. Wie genau hat man das eigentlich rausgefunden? Ich nehme an, es gibt eine, das, was man Chakrologie nennt. Und die werden da schon... 88.000 Chakren. Ich weiß leider nicht die Oberfläche des durchschnittlichen Menschen, von dessen Haut. 1.000. Ja. Und wenn man 2 Quadratmeter ist bekannt, allgemein bekannt. Okay, und jetzt teile das mal durch 88.000. Kann ich nicht. Da hast du einen Rechner auf dem Netbook. Ja, das kann der nicht, solche komplizierten Sachen. Aber 2 durch 88.000? Ja, das kann der nicht. Ach so. Das ist aber relativ wenig, kann man sagen. Das ist sowas wie 1 durch 44.000. Also ein 44.000stel Quadratmeter pro Chakra. Mhm. Nicht schlecht. Ja, das ist schon was. Ja. Schon nicht nix. Ja, aber nah dran. So, es gibt etwa 40 Nebenchakren, denen eine größere Bedeutung zukommt. Die wichtigsten davon befinden sich im Bereich Milz, im Nacken, in den Handflächen und unter den Fußsohlen. Ja, stimmt, da habe ich die auch schon mal gesehen. Die 7 Hauptchakren, die entlang einer vertikalen Achse an der vorderen Körpermitte liegen, sind so entscheidend für die Funktion der grundlegendsten und wesentlichsten Bereiche in Körper, Geist und Seele des Menschen. Gibt es eigentlich eine Steigerung von grundlegend? Ich glaube nicht. Dass wir jedem von ihnen ein eigenes Kapitel gewidmet haben. Junge, das sind eine Menge Kapitel. Mhm. Dort kannst du nachlesen, welche spezifischen Seelen... Das klingt echt wie Ikea. Ja, nur wie Ikea in verrückt. Dort kannst du nachlesen, welche spezifischen seelisch-geistigen Eigenschaften mit jedem Chakra in Zusammenhang stehen, welche Körperbereiche ihrem Einfluss unterliegen, wie sich Blockaden in den einzelnen Chakren auswirken und vieles mehr. Hier möchten wir zunächst jene Merkmale beschreiben, die den 7 Hauptchakren gemeinsam sind. Ihren eigentlichen Sitz haben sie im Ätherleib des Menschen. Sie ähneln trichterförmigen Blütenkelchen mit einer unterschiedlichen Anzahl von Blütenblättern. Woher wollen die das wissen? Wie hat man das rausgefunden? Die müssen unbedingt mit diesem Äther aufhören. Ja, aber wieso trichterförmig und Blütenblätter? Was? Ja, das wird wahrscheinlich irgendwer von irgendwem aus der geistigen Welt einen Fax gekriegt haben, wo drin steht übrigens, eure Scheißfragen nerven uns hier ein für alle Mal. Diese Chakren sehen aus wie Blütenkelche und bevor du mich fragst, der eine sieht aus wie eine Narzisse, der andere wie eine verdammte Nelke und der an deinem Arsch sieht aus wie eine Rosette oder so. Das Fax hätte ich sehr gerne gesehen. Ja, die hatten halt noch keine E-Mail. In der geistigen Welt. Ja, da sind die so ein bisschen zurück, weil die haben einfach was Besseres zu tun. Das erinnert mich an Kalkofe mit der geistigen Welt. Ja, das kommt da auch oft vor. Ja. So, also trichterförmige Blütenkelche mit unterschiedlicher Anzahl von Blütenblättern. Im östlichen Raum werden sie daher auch häufig als Lotusblumen bzw. Lotusblumen bezeichnet. Die Unterteilungen der Blüten in einzelne Blätter stellen Nadis oder Energiekanäle dar, durch welche Energien in die Chakren hineinfließen und von dort in die feinstofflichen Körper weitergeleitet werden. Dann ist hier eine Abbildung, guck. So aber sieht da siehst aus. Du, dann habe ich dann nämlich doch, habe ich genau recht gehabt. Oh, guck mal, du hast. Das sieht aus, als würde die mit Land furzen. Das ist, sieht eher aus wie so eine Frau, die da kniet und aus der kommen aus 7 Löchern so Quasten raus. Ja, und so, eins so aus Pinsel. Dem Arsch. Und eins aus dem Arsch, das sieht eher aus wie so ein Hasenbürzel oder so ein Quasten. Also, aber es ist genau wie ich gesagt habe. Also die Chakren sind so eine Art Tor zur geistigen Welt oder zur. Und da kann man über feinstofflich so rein chakrisieren. Merkst du das, wenn ich da drauf drücke? Nein. Hier? Die Energie kommt da, also das ist natürlich wieder, ne? Wir wissen nicht, welche Energie. Wasserenergie oder Strom. Blütenenergie. Wärmeenergie. Chemische Energie. Chemisch. Eben. Du hast mir ausgeredet, chemisch zu sagen. Ja, das sagen ja auch nur diese Leute, die Probleme haben. Er hat mir in den Arm gebissen. Aua. Nein, ich habe dein Chakra mit Zahnenergie gefüllt. Ihre Anzahl reicht von 4 solcher Kanäle im Wurzelzentrum bis zu nahezu 1000 Energiekanälen im Scheitelzentrum. Ich habe die selber gemessen. Von der Vertiefung in der Mitte jedes Blütenkelchs aus zieht sich ein weiterer Kanal, der wie ein Stiel der Chakra-Blüte wirkt, zur Wirbelsäule hin und läuft direkt in die Wirbelsäule hinein. Der Chakra-Kanal vom Kopf biegt vorher nochmal links ab und holt sich beim Lidl noch eine Tüte Erdnüsse. Dann biegt er wieder zurück ein und kommt dann erst an. Er verbindet die Chakren mit dem wichtigsten Energiekanal, Shushumna genannt, der sich durch das Innere der Wirbelsäule aufsteigt und sich im Kopf bis zum Scheitelpunkt fortsetzt. Die Chakren befinden sich in einer ständig kreisenden Bewegung. Diese Eigenschaft haben die Bezeichnung Chakra zu verdanken, was im Sanskrit so viel wie Rad bedeutet. Die Drehbewegung dieser Räder bewirkt, dass Energie in das Innere der Chakren hineingezogen wird. Ändert sich die Drehrichtung nach außen, so wird Energie von den Chakren ausgestrahlt. Das ist so geil, das ist so... Oh, ich müsste einmal LSD nehmen, dann würde ich vermutlich genauso was. Nein, das ist einfach Fantasy. Ja. Das ist Fantasy. Das Geile ist nur, dass die behaupten, das wäre keine. Also Elfen, Zwerge, Magier, Einhörner und so ein Mist. Das, der Unterschied ist eben, dass die Fantasy-Autoren sagen, ja, das ist Fantasy. Mhm. Ja, so. Die Chakren haben entweder eine Rechts- oder eine Linksdrehung. Ich dachte, das sei nur der Joghurt. Ist der Joghurt dann auch chakrisiert? Ja, sicher. Also das, Chakra-Joghurt. Das heißt ja nicht umsonst probiotisch. Aber da kommt das Wort Chakra nicht vor. Doch, du kannst nur die Sprache nicht. Ach so. Feinstofflich. Ach so, ja, die kann ich wirklich nicht. Ja. Deutsch, feinstofflich, feinstofflich, Deutsch. Ja, Langenscheid. Hm. Haben wir hier auch irgendwo rumstehen, oder? Nein, leider nicht. Und warum? Weil uns die feinen Herren Hörer und Damen Hörer das nicht geschickt haben. Danke, danke. Danke, vielen Dank. So, dabei lässt sich ein entgegengesetztes Prinzip bei Mann und Frau erkennen, beziehungsweise eine Ergänzung im Ausdruck der verschiedenartigen Energien. Denn die gleichen Chakren, die sich beim Mann rechts herum drehen, im Uhrzeigersinn, drehen sich bei der Frau links herum und umgekehrt. Hallo. Ah. Wie geht es dir? Und Cornelius spielt hier mit einem kleinen Roboter, den er aus seinem Überraschungsei gestern gepult hat. Die gab es für 44 Cent beim Kaufland, was sollte ich machen? Ich war wehrlos. Was? 44 Cent? Das ist doch total viel. Haben die nicht mal irgendwie 30 Cent ja, gekostet? Ja, früher war alles besser. Ich bin jünger als du. Ja, und trotzdem bist du eine alte Dame, die immer vom Krieg erzählt. Ja, da war ja auch alles besser. So. Jede Linksdrehung ist Yin betont und repräsentiert Empfänglichkeit und Einverständnis in negativer Ausprägung Schwäche. Aha. Ach das. Jede Rechtsdrehung ist Yang betont, das heißt, sie repräsentiert Wille und Aktivität in ihrer negativen Ausdrucksform auch Aggressivität und Gewalt. Ich finde es gut, dass er jetzt einfach weggeht. Mhm. Was kommt jetzt? Muss Kabel haben. Ach so. Die Drehrichtung wechselt von Chakra zu Chakra. So dreht sich das Basischakra des Mannes rechts herum. Er drückt die Eigenschaften dieses Zentrums aktiver aus, im Sinne einer Eroberung und Meisterung im materiellen und sexuellen Bereich. Apropos, was hat eigentlich die Lesestunde für ein FSK? Ja, jetzt wohl 18. Ja, nee, weil, nicht weil du Sexualität gesagt hast. Ja, aber weil du gleich hier über irgendwelche kranken Sexpraktiken vorlesen Du bist ein bisschen schnell mit dem Wort krank bei der Hand. Ja, und? Ach so. Ich sag das so oft ich will. Krank, krank, krank, krank, krank, krank, krank. Hm. Ich war vor 4 Wochen krank. Das ist krank. Was hast du für ein Problem? Ich. Bist du jetzt auf einmal so ein Political Correctness-Typ? Ich bin nur so einer, der sagt, das nennt man Projektion. Ach so. Mhm. Gut. Alles ist besser als Political Correctness. So. Also dein Basischakra dreht sich rechts herum wegen Meisterung im sexuellen Bereich. Das erste Chakra der Frau zeigt hingegen eine Linksdrehung, die sie empfänglicher macht für die belebende und zeugende Kraft der Erde, die über das Wurzelzentrum einströmt. Im zweiten Chakra wechseln die Vorzeichen. Die Rechtsdrehung bei der Frau zeigt eine größere aktive Kraft im Ausdruck der Gefühle. Die Linksdrehung, huch, ah, guck, hier ist das mit so Bildern. Mhm. Mann, ist das bescheuert. Wo ist denn das siebte? Das ist einfach auf den Füßen oder wo soll das sein? Nein, das ist das Genitalchakra. Da sind aber die Quanten von den Leuten. Ja, aber das ist ja auch, das ist ja nur im Ätherleib. Da sieht man nicht so aus wie sonst, oder was? Ja, weiß ich doch nicht. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Boah, ey, das ist unerträglich, dieser Lärm. Oh Gott. So. Das Wissen um die Drehrichtung der Chakren kann in einige der Therapieformen mit einbezogen werden. So kannst du beispielsweise bei der Aromatherapie die Duftstoffe in einer dieser Richtung kreisenden Bewegungen auftragen oder auch mit Edelsteinen die Drehrichtung der Energiezentren nachzeichnen. Mhm. Aber was ist denn, wenn ich das gegen den Strich mache? Wie gegen den Strich? Ja, mein Kopfchakra dreht sich ja nach links. Ja, das ist so, wie wenn du ein Elektron mit positivem Spin nach negativ drehst. Ja, aber davon merke ich ja nichts. Doch klar, geht die Welt unter. Merkt man ja wohl. Wieso geht dann die Welt unter? Ja, weißt du gar nichts oder was? Weißt du gar nichts? Ja, offensichtlich weiß ich was. Ich habe zum Beispiel mal Rapport gehalten mit der feinstofflichen Welt. Mhm. Da habe ich meine Infos her. Ach so. Ja, so sieht's aus. Das Beste. Die Chakren der meisten Menschen haben eine durchschnittliche Ausdehnung von etwa 10 cm. Okay, immerhin. In jedem Energiezentrum sind alle Farbschwingungen vorhanden. Also ich habe ja jetzt schon eine ganze Menge Obduktionen gesehen. Und Hör auf, so ein ekelhafter Materialist zu sein. Da nehmen die alles, und mit alles meine ich alles, auseinander. Und da ist mir noch kein Chakra aufgefallen. Die wären 10 cm, das hätte ich gesehen. Selbst ich als Nicht-Mediziner hätte das gesehen. So, die beiden wichtigsten und grundlegendsten Energieformen werden über das Wurzelzentrum und über das Scheitelzentrum aufgenommen. Zwischen diesen beiden Chakren verläuft die Sushumna, an die alle Energiezentren über ihre Blütenstiele angeschlossen sind und mit Lebenskraft versorgt werden. Es ist der Kanal, durch den die sogenannte Kundalini-Kraft aufsteigt, die aufgerollt wie eine Schlange am unteren Ende der Wirbelsäule ruht und deren Eintrittspforte das Wurzelzentrum ist. Ist das Kunda wie C und A? Nee, mit K. Also, ich dachte, das wäre Schleichwerbung. Die Kundalini-Kraft stellt die kosmische Schöpfungsenergie dar, welche in der indischen Weisheitslehre auch als Shakti oder als die weibliche Ausdrucksform Gottes bezeichnet wird. Ah, immerhin gibt es da auch mal eine Frau. Dieser wirkende Aspekt des göttlichen Seins bringt alle Manifestationen der Schöpfung hervor. Allein das ist schon wieder so ein Satz, ne? Ja. Ja, ja, ja. Sein Gegenpol ist der reine, ungeformte und in sich selbst ruhende Aspekt des göttlichen Seins, auf den wir später noch näher eingehen werden. Ich glaube nicht, dass wir das tun werden. So, in der indischen Weisheitslehre wird wer als Shiva bezeichnet? Irgendeine Energie. Jene Gottheit, die der große Zerstörer der Unwissenheit ist und durch ihre bloße Gegenwart eine Transformation zum Göttlichen hin auslöst. Aha, jetzt also die Inder müssen auch noch dran glauben. Ja. So arbeiten Shiva und Shakti Hand in Hand an einer ganzheitlichen Entwicklung des Menschen, bei der wir das Göttliche ebenso in unser Leben integriert haben wie alle Ebenen des relativen Seins. Und was ist mit diesem Elefantentyp? Was für ein Elefantentyp? Der Buddha. Nee, da gibt es auch noch so einen indischen Elefantentyp. Hä? Shiva und Dinger und ich glaube Ganesha heißt er. Ah ja, ich kenne mich da nicht aus. Da muss man ein Buch lesen. So, die Chakren dienen als Empfänger für alle Energieschwingungen und Informationen, die über den physischen Bereich hinausgehen. Sie sind die Öffnungen, die uns mit der unbegrenzten Welt der feineren Energien verbinden. Ach, das. Ebenso strahlen die Chakren Energie direkt in die Umwelt aus und ändern so die Atmosphäre in unserer Umgebung. Wir können über die Chakren Heilschwingungen sowie bewusste oder unbewusste Botschaften aussenden und Menschen, Situationen und sogar Materie im positiven wie im negativen Sinn beeinflussen. Um eine innere Ganzheitlichkeit und damit die verbundene Kraft, Kreativität, Erkenntnis, Liebe und Seligkeit zu erfahren, müssen alle Chakren geöffnet sein und in Harmonie miteinander arbeiten. Ja, bla bla bla, so kann dir das Wissen über die Chakren eine unschätzbare Hilfe zur Selbsterkenntnis werden und dich auf deinem Weg zu einer Erschließung aller angelegten Fähigkeiten leiten und ein Leben größtmöglicher Fülle und Freude bescheren. Oh, okay, also jetzt habe ich Sodbrennen. Jetzt bist du dran. Gut. Hier, Sexualität und Chakren. Ja. Also Entstehung von Blockaden, ist das auch noch interessant vielleicht? Nein. Angst bewirkt eine Zusammenziehung, eine Kontraktion und damit eine Verkrampfung oder Blockade. So, na dann... Hier, leg doch mal los mit der Sexualität. Gut. Ja, gut. Sexualität und Chakren. Die menschliche Sexualität ist eine Ausdrucksform und ein Spiegel des immerwährenden Schöpfungsaktes, der sich unaufhörlich auf allen Ebenen des Lebens im Universum vollzieht. Als im Augenblick der Schöpfung aus der Einheit die Vielfalt entstand, teilte sich das formlose Sein zunächst in zwei Grundformen der Energie. Einer befruchtenden männlichen und einer empfangenden weiblichen Kraft. Ich finde, dass die Musik noch nicht gut ist. Gut, dann eben nicht. Oh. Egal, also... Die Chinesen gaben diesen Urkräften bereits vor einigen tausend Jahren die Bezeichnung Yin und Yang. Aus dem Spiel dieser Energien geht die Schöpfung hervor. Das weibliche Yin wird unaufhörlich vom männlichen Samen des Yang befruchtet und gebiert das Leben in seinen unendlich vielfältigen Formen. Auf der physischen Ebene. Aber das ist doch hier, das gebiert das Leben in seinen Unterlichtwesen. Das stimmt doch gar nicht. Bakterien haben zum Beispiel keinen Samen und keine sexuelle Fortpflanzung. Das stimmt nicht ganz. Wieso? Ja, die können schon Sex haben, die Bakterien, manche. Ja, aber das ist ja nicht der Sex, wie nicht das, was wir drunter verstehen. Die geben ja nur ihre Plasmide darüber oder was. Ja, die können sich konjugieren und Informationen austauschen. Genau, aber die können nicht ihr richtiges Chromosom da dem mitteilen, sondern nur ihr Plasmid. Ja, naja, ich glaube, da gibt es auch andere, aber es dient jedenfalls, glaube ich, nicht der direkten Fortpflanzung. Naja, das ist ja eh so, dass die da immer dann die Viecher ausblenden, die sie nicht kennen. Also ich glaube, diese irgendwelchen Fernost-Heinis, die sich das mal ausgedacht haben, wussten zu dem Zeitpunkt auch nichts von Kleinstlebewesen, Mikroben, Einzellern etc. und haben dann gesagt, ja, es gibt nur Elefanten, Tiger, Menschen und irgendwie... Du weißt schon, dass es... Ah nee, du hast recht. Du bist der Biologe. Also los. Auf der physischen Ebene des Menschen manifestiert sich dieses Kräftespiel als Sexualität. Über sie ist der Mensch mit dem immerwährenden Schöpfungsakt des Lebens in seiner Gesamtheit verbunden und die Ekstase, die er dabei erfahren kann, spiegelt die Seligkeit der Schöpfung wider. Ja, haben die schon mal ein Porno gesehen? Außerdem, wer ist denn jetzt diese Schöpfung, dass die selig sein kann? Uwe hast Seeler? Wieso eigentlich Porno? Hast du schon mal ein Porno gesehen? Selbstverständlich. Ich distanziere mich hiermit von dir. Stimmt, du hast noch nie einen Porno gesehen. Nein, ich habe nur von Leuten gehört, die Leute kennen, die schon mal sowas gesehen haben. Ich habe das auch nur zu Forschungszwecken angeschaut. Na klar. Ja. Du machst mich krank. Du machst mich krank. Du bist schon vorher krank gewesen, das ergibt keinen Sinn. Die Kräfte von Yin und Yang äußern sich im gesamten Universum als Polarität. Das haben die doch bestimmt extra geschrieben. Polarität. Ja, das ist alles, ja auch ein Sexkapitel. Alles hat, um bestehen zu können, eine Gegenpol. Der eine Pol hat jeweils nur durch den anderen Pol Bestand verschwindet. Die eine Polarität, so ist auch die andere nicht mehr vorhanden. Diese Grundregel ist auf alles anwendbar. Das sind die besten Grundregeln, ja, die auf alles anwendbar sind. Auch auf Spaghetti, das hatten wir ja schon bei Rhonda Birne. So können wir beispielsweise nur ausatmen, wenn wir auch einatmen. Ja, ja. Eigentlich müsste es heißen, eingeatmet haben. Mhm. Denn die Leute, die gleichzeitig aus- und einatmen können, muss ich erst nochmal sehen. Ich kann das, guck. Wobei diese Didgeridoo-Leute, die pressen ja... Zirkelatmen. Die pressen ja Luft aus dem Mund, während die durch die Nase einatmen. Könnte man fast schon meinen... Aber eben nur fast. Ja. Das Innere bedingt das Äußere. Der Tag bedingt die Nacht, das Licht bedingt den Schatten, die Geburt den Tod, die Frau den Mann, der Hund die Katze die Maus und so weiter. Die beiden Polaritäten jeweils gegeneinander austauschbar sind. Jeder Pol benötigt zu seiner Ergänzung einen Gegenpol. Jetzt fängt die auch mit dieser Redundanz-Scheiße an. Yin und Yang symbolisieren auf recht anschauliche Weise die rhythmische Bewegung allen Lebens. Ah, rhythmisch. Verstehst du? Ja. Yin stellt dabei die eine Seite der Ganzheit dar, die weibliche, ausdehnende, gefühlsmäßige, passive und unbewusste, Yang die männliche, zusammenziehende, intellektuelle, natürlich, aktive und bewusste Seite. So, ne? Intellektuell, männlich, weißt du Bescheid. Ja, ja. Bumseln und philosophieren, das gönnt er. Das können wir, sonst nix. Hierin ist jedoch keine Bewertung im Sinne von mehr Wert enthalten. Nur so, ne, falls du das gedacht hast. Also, das nicht. So, auf dieser Seite hier ist eine Grafik. Ganz oben steht Ganzheit. Links weiblich, rechts männlich. Und dann sind da so 1, 2, 3, 4, 5, 6, also da ist dann so ein Yin- und Yang-Dinger. Darunter so einer ohne die Punkte. Dann drunter einer in schwarz-weiß, dann einer mit gestrichelten Linien. Ja, das ist ja egal. So, wir lesen jetzt einfach mal vor, was männlich und was weiblich ist, und zwar abwechselnd. Du, der Mann. Was? Du fängst jetzt an. Die Polarität der Ganzheit. So, und hier kommt jetzt, was männlich repräsentiert und was weiblich Yang. Repräsentiert. Yin. Tun. Sein. Ausatmen. Einatmen. Tag. Nacht. Zeit. Raum. Positron. Elektron. Pluspol. Minuspol. Sonne. Mond. Und so weiter. Steht da wirklich. Das bestehende Gleichgewicht des uns umgebenden Universums ist das Ergebnis der Beziehungen zwischen den Gegensatzpaaren. Da sich alles in diesem Universum in einem ständigen Bewegungsfluss befindet, ist sowohl Yin als auch Yang bereits latent im jeweiligen Gegenpol gegenwärtig. Wieso darfst du eigentlich ausatmen und ich nur einatmen? Das ist besser. Okay. Dies ist durch den weißen Punkt im dunklen Yin und den dunklen Punkt im weißen Yang symbolisiert. Jeder der beiden Pole birgt in sich bereits... Okay, ich will jetzt was über Sex hören. Kommt jetzt. Birgt in sich bereits in Samenform den Gegenpol und es ist nur eine Frage der Zeit, wann sich die eine Polarität in die jeweils andere verwandelt. In manchen Bereichen vollzieht sich die Umkehrung im Bruchteil einer Sekunde, wie beispielsweise auf der atomaren Ebene. Beim menschlichen Wesen ist diese Polaritätenwechsel von männlich zu weiblich oder umgekehrt nur durch verschiedene Inkarnationen möglich. Das Tag und Nacht brauchen durchschnittlich 12 Stunden für solch einen Wechsel. Wieso kommen die denn auf Positron und Elektron? Wieso haben die nicht Proton und Elektron genommen? Weil das ja keine Gegensätze sind. Das ist schon ein ganz guter Vergleich. Das Proton ist nicht, hat überhaupt nichts mit einem Elektron zu tun. Nein, aber das steht in, doch, nämlich die konstituieren die Materie. Ja, aber das ist nicht das Gegenstück. Das Antiteilchen zu Elektron ist positiv. Ja, aber das ist auch positiv geladen, das Proton. Ja, aber das ist trotzdem nicht das Gleiche. Das ist so wie deine Mutter und eine Maus. Dr. Kurz! Was denn? Wir haben gesagt, nein. Was denn? Wir haben gesagt, keine Mutterwitze mehr. Okay. Alle Dinge kommen und gehen, bewegen und verändern sich aufgrund des Austausches und der Wechselwirkung dieser beiden Grundkräfte des Universums. Aber erst beide Zyklen ergeben die jeweils vollendete Einheit. So. Auch Liebe und Sexualität erhalten durch diese Gesetzmäßigkeit ihre Grundlage. Zwei Pole drängen danach, zur Einheit zu verschmelzen. Sie ziehen sich an oder aus, je nachdem, wie ihr es mögt, wie die beiden unterschiedlichen Pole eines Magneten sich gegenseitig anziehen oder ausziehen, je nachdem, wie ihr es mögt. Kommt es zu einer Vereinigung der gegensätzlichen Kräfte, tauschen sie sich untereinander aus. Frau und Mann sind in all ihren Grundzügen entgegengesetzt gepolt. Das stimmt natürlich auch nicht. Ne? Der Mann schiebt ja nur was in die Frau rein. Und die gibt ihm ja nichts zurück. Hast du da Aufkleber auf unseren Tisch gemacht? Mhm. Mach die ab. Nein. Warum? Warum bist du kaputt? Mach die Aufkleber ab, das ist ja beschissen. Ernsthaft? Was? Die kannst du so wieder wegmachen. Ich möchte das jetzt nicht. Guck. Roboteraufkleber. Da schwimmt ein kleiner Wal drumherum. Selber schuld, wenn du Überraschungseier kaufst. Ich kann jetzt weitermachen, wenn die Aufkleber weg sind. Ah, der Mann ist so stur. So, jetzt ist einer weg, jetzt kannst du den Satz lesen. Mm-mm. Ich habe mich so gefreut an den Aufklebern. Ja, machst du dir nicht auf deinen Tisch? Weil der zugemüllt ist. Genau. Ja, ich mache weg. Kannst du währenddessen weiter essen? So. Also, Frau und Mann sind in all ihren Grundzügen entgegengesetzt gepolt. Diese unterschiedliche Polung ist auch auf der energetischen Ebene vorhanden. Mich würde auch sehr interessieren, wie in dem Zusammenhang bei den homosexueller Sex gewertet wird. Das ist verboten. Das müsste ja eigentlich... Verboten. Aber vielleicht kommt das ja noch. Ja, ich hoffe. Weil normalerweise sind die Typen zwar verrückt, aber keine... Reaktionären, die dann sagen, die Schwulen sind doof. Mhm. Gut. Überall dort, wo der Mann eine Pluspolung aufweist, ist bei der Frau eine Minuspolung angelegt und umgekehrt. Wie dieses bereits im Vorkapitel erläutert wurde, trifft Homosexualität... Ah, guck, das ist ja witzig. Trifft dieses Phänomen auch auf die Drehrichtung der Chakren zu. Klammer auf, bei Homosexualität zeigt sich beispielsweise eine der Norm entgegengesetzte energetische Polung. Da haben wir es schon. Slippery Slope, die Homos sind abnorm. Ja, aber die sind doch dann beide entgegengesetzt gepolt. Beide Homos sind doch dann entgegengesetzt gepolt. Das heißt, die stoßen sich wieder ab. Ja, weil die nämlich abnorm sind. Ja. Schön. Habe ich gedacht, die wären ein bisschen weiter. Naja, so besteht zwischen Frau und Mann auf allen durch die Chakren repräsentierten Ebenen eine Anziehung und Ergänzung, die zu einer vollkommenen innigen Verschmelzung führen kann. Um dies zu erreichen, müssen die Chakren jedoch möglichst frei von Blockaden sein. Bei der sexuellen Vereinigung wird der energetische Fluss entlang des Hauptkanals, der Sushumna, sehr stark angeregt und intensiviert. Sushumna heißt das. Der Energiestrom, nein, heißt es nicht, des zweiten Chakras wird enorm gesteigert und wenn keine Blockade im Chakrasystem bestehen, lädt dieser Überschuss an Energie alle anderen Chakren mit auf. Hierbei wird die sexuelle Energie, die eine bestimmte Form von Prana darstellt, in die Frequenzen der übrigen Chakren intransformiert. Aha, haben wir schon gehört, dass Chakren Frequenzen haben? Nein, das ist auch wieder so ein Buzzword. Haben die gesagt, dass die schwingen eigentlich? Nee, die geben nur Energie. Ich habe das alles vergessen, was du eben vorgelesen hast. Ich kann mir sowas nicht mehr... Nein, es war nur von Energien die Rede. Aber wie ist das jetzt? Also ich lade quasi meine Chakren wieder auf, wenn ich Sex habe? Ja, lädt diese. Hörst du dir eigentlich selber zu, wenn du vorliest? Nein, die wird transformiert, die sexuelle Energie. Ja, aber da stand doch auch gerade, dass das geladen wird. Nein, hier, guck. Die wird transformiert in Prana. Was wurde das schon eingeführt? Also, was haben wir lädt dieser Überschuss an Energie alle anderen Chakren mit auf. Ja, ja, aber erst und dann in die Frequenzen der übrigen Chakren transformiert. Ja. Also das heißt, das wird erst im Prana transformiert. Prana und dann ist übrigens eine Art von Lebensatem. Ist das nicht so eine Art Taschenhersteller? Das Pra... Ja, doch, das ist Prana. Okay. Sie strahlt von den Chakren über die Nadis in den physischen Leib. Energie, ja, ja, ich weiß. Und in ich die Energie. Das ist mir nicht zugehört. Habe ich auch nicht. Aber ich weiß das einfach. Und in die Energiekörper aus und füllt sie mit vermehrter Lebenskraft. Beim Höhepunkt dieser Vereinigung kommt es zu einer gewaltigen beiderseitigen Kräfteentladung. Naja. Über alle sieben Chakren und zu einer Verschmelzung auf allen Ebenen, die durch die Chakren repräsentiert werden. Beide Partner fühlen sich bis in die Tiefen ihres Seins hinein belebt und gleichzeitig völlig entspannt. Sie empfinden eine innige Verbundenheit und Liebe, die über das persönliche Besitzen wollen weit hinaus geht. Haben die schon mal einen One-Night-Stand gesehen? Die gehört, Partner, oder? Was ist das? Ich kenne das nicht. Was ist das? Oh, du bist sehr putzig, wenn du so tust. Nein, also dann hast du ja, also wenn du dir jemanden aufreißt in der... Wie aufreißt? Wie die Jugendlichen sagen, Disse. Ich glaube, das sagt man so. Was ist das? Eine Diskothek, ein Tanzlokal. Ah, Tanztee, kenne ich. Ja, wenn du da jemanden aufreißt und mit nach Hause nimmst und die und dann völlig besoffen versteckt die Wurst spielst, dann... Wie bitte? Dann zeugt das ja nicht von inniger Liebe und etwas, das übers Besitzen wollen hinausgeht. Vor allen Dingen, wenn man am nächsten Morgen aufwacht und sich denkt, oh, geh weg, geh weg, geh weg. Ja. Oder? Danke für diesen unerwünschten Einblick in Abgründe, in die niemals zu blicken eigentlich. Ich hatte eine Freundin, die hatte eine Freundin, der ist das passiert. Ja. Die partnerschaftliche Beziehung erfährt hierdurch eine Erfüllung, die nicht mehr von äußeren Dingen abhängig ist. Eine derart erfüllende sexuelle Vereinigung kann in dieser Dimension, jedoch nur dann erlebt werden, wenn sich beide Partner ganz aufeinander einlassen und sich von jeder Angst befreien, die den freien Fluss im Energiesystem behindern könnte. Sobald nur ein einziges Chakra bei einem Partner blockiert ist, kann die Vereinigung nicht in ihrer Vollkommenheit erfahren werden. Das blockierte Chakra ruft darüber hinaus eine Störung im Energiefluss des gleichen Chakras beim Partner hervor. Ah, oh, das ist quasi sexually transmitted ethereal disease. Oder auch Freund häng herum. Ich hätte mir da irgendwie schlüpfrigere Dinge versprochen von diesem Kapitel. Ja, das ist nämlich hier ganz schön so Tantra-mäßig. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Tantra und Kamasutra? Kamasutra ist diese Ruckelanleitung von den Indern, genau. Und Tantra ist was? Ich weiß nicht so genau, das hat auch irgendwas mit Sex zu tun. Google das doch mal. Nee. Jetzt mach! Nein, dann weiß der NSA, dass ich Tantra gegoogelt habe, das ist mir nicht recht. Ich glaube, das ist eine Methode Tantra. Gut, ist ja auch egal. Zumindest bei Sex und Die meisten Menschen erleben die Sexualität lediglich über das zweite Chakra. Was ist das schon wieder für eins? Ich glaube, das Stirnchakra, oder? Haben die mal ein Porno gesehen? Ich nicht, aber... Da guckt, das ist das zweite. Aha, also das heißt, sie treiben es mit der Stirn. Mhm. Gut. Heißt das, dass die Köpfe aneinander schlagen? Ich glaube, das ist das dritte Auge, kann das sein? Ja. Ins Auge? Aha. Das erscheint mir als weit hergeholt. Ja, jedenfalls nur über das zweite Chakra. Beim Mann spielt außerdem die Energie des Wurzelchakras als körperliche Triebkraft eine dominierende Rolle. Der Penis. Bleibt die Sexualität jedoch auf die unteren Chakren begrenzt, so wird sie zu einem allgemein recht einseitigen Erlebnis, aus welchem beide Partner eher geschwächt und unzufrieden hervorgehen und die Tendenz haben, schnell wieder auseinanderzugehen und für sich zu sein. Ah, okay. Dann muss ich der Freundin sagen, nach dem nächsten One-Night-Stand soll sie überprüfen, was ihr Wurzelchakra so sagt. Es ist so, als wenn auf einem Saiteninstrument immer nur ein oder zwei Saiten gezupft werden, nie wird die ganze erfüllende Klangbreite ertönen können. Aus energetischer Sichtweise wird bei einer derart begrenzten Sexualpraxis tatsächlich viel Energie verbraucht, da Energien aus den anderen Chakren abgezogen und in sexuelle Energie transformiert werden, um dann über das zweite Chakra zu verströmen. Die Energien werden daran gehindert, ihren natürlichen Weg nach oben zu nehmen, wie nach oben, und in alle sieben Chakren gleichzeitig einzufließen und sie mit zusätzlicher Lebenskraft zu füllen. Der natürlichste Weg, um die Blockaden zu lösen, die eine vollkommene sexuelle Vereinigung auf allen Ebenen verbinden, ist erstmal einen Abzuseilen. Nein, Entschuldigung, ist ein Austausch der Energien des Herzchakras. Ah, das ist die... Okay. Wenn beide Partner die Liebe ihres Herzens frei und ohne Angst ausstrahlen, harmonisiert sich zusehends ihr eigenes Energiesystem wie auch das des anderen. Angstbedingte Blockaden lösen sich auf und ein Austausch auf den Ebenen aller 7 Chakren wird möglich. Hierin liegt der tiefere Grund, warum die geschlechtliche Vereinigung als sehr viel erfüllender erfahren wird, wenn über die körperliche Anziehung hinaus ein Gefühl tiefer Liebe zwischen den Partnern besteht. Höhere Frequenzen werden aktiviert und die Sexualität erhebt sich über das rein körperliche Zusammensein hinaus zu einer spirituellen Vereinigung. Ja. Dies ist die Kunst des Tantra, da hast es. Die seit Jahrtausenden gelehrt und praktiziert wird. Hierbei kommt es zu einem weitaus gewaltigeren orgasmischen Erleben, als dies allgemein für möglich gehalten wird. Allgemein. So ist es. So, die Leute halten ja schon eine ganze Menge so für möglich. Eine solche Erfahrung führt uns tatsächlich in die Bereiche einer anderen Dimension des Erlebens und Empfindens. Ich glaube, das geht da um Prostatamassage. Wie viele Dimensionen gibt es denn eigentlich? 7. Aber wir kennen doch nur 4. Ja, aber es gibt 7. 1000. Das verwechselst du mit Chakren. Ach so, ja, das kann sein. Okay. Plötzlich wird uns bewusst, dass sexuelle Energien nicht in unseren Genitalien eingeschlossen sind. Das habe ich nämlich bis jetzt immer gedacht. Ich auch. Sie sind in jeder unserer Zellen vorhanden. Nein. Das ist relativ nachvollziehbar. In allen Zellen vorhanden, ebenso wie im Spiel der weiblichen und männlichen Kräfte in allen Ausdrucksformen der Schöpfung. Die vollkommene Vereinigung mit einem geliebten Partner führt uns zur Erfahrung des inneren Einsseins mit dem pulsierenden Leben, Sie verstehen, im Universum und im Augenblick des Orgasmus. Wenn die Dualität für einen Moment aufgehoben wird, erleben wir die Einheit mit dem absoluten, formlosen Sein, das die beständige Basis und das Ziel für das Spiel der Polaritäten bildet. Das heißt, du lebst im Prinzip nur, um einen Orgasmus zu haben. Man kann das ganze Kapitel auch zusammenfassen unter dem Stichwort. Ich habe daraus jetzt mitgenommen, dass wenn man Sex hat, dass man eigentlich die ganze Zeit das dritte Auge aufeinander schlägt, aber wenn man auch das Herz aufeinander schlägt, dann kann man einen Orgasmus haben, der die Batterien der Wirbelsäule wieder auflädt und das Universum in seinen Grundfesten erschüttert. Mhm. Und das singt man dann danach. Man ist auch, glaube ich, so glücklich wie die Leute. Ja. Okay, danke. So, was jetzt? So, ich lese jetzt noch das erste Chakra. Das ist nämlich das, wonach du vorhin gefragt hast. Befindet sich zwischen Anus und Genitalien. Ah! Es ist mit dem Steißbein verbunden. Warte mal. Moment. Ist da denn wirklich 10 cm Platz? Kommt drauf an, ne? Also 10 cm ist so. Das will ich sehen. Aber kommt ja drauf an, ob die Penisspitze gemeint ist oder der Penisschaft. Ja, aber Frauen haben ja auch ein 7. erstes Chakra. Ja. Ach, dann ist das zweite Chakra. Was ist denn das zweite Chakra da? Das Pimmelchakra. Oberhalb der Genitalien. Das ist mit dem Kreuzbein verbunden und öffnet sich nach vorne. Okay. Und damit haben die meisten Menschen Sex, also doch nicht mit ihrem Kopf. Okay. Gut. So. Farbe leuchtet feurig rot, also das erste. Ja, vor allem, wenn man Syphilis hat. Ja. Oder so. Zugeordnetes Element Erde, Sinnesfunktion riechen. Ich rieche mit meinem Arsch. Nee, das ist anders gemeint. Wie denn? Verstehe. Schade, dass wir hier keine Bildübertragung haben bei der Lesostunde. Er hat gerade sehr lustig geschaut. Das Grundprinzip ist körperlicher Wille zum Sein. Und die körperlichen Zuordnungen sind alles feste, wie Wirbelsäule, Knochen, Zähne und Nägel, Anus, Rektum, Dickdarm, Mastdarm, Enddarm, Prostata, Blut und Zellaufbau. Blut? Mhm. Aha. Neben Nieren sind das die zugeordneten Drüsen. Jetzt bin ich. Astrologische Zuordnungen sind Widder Mars, Neubeginn, ursprüngliche Lebens... Achso, ist das jetzt hier für alle? Nee. Ist das für ein Sternzeichen, das wir kennen? Ich kenne keine Sternzeichen. Widder, Stier, Skorpion. Sind das Sternzeichen? Ja. Unbewusstes Verhaftetsein. Also wenn ich verhaftet werde, dann weiß ich das eigentlich. Es sei denn, du wirst verhaftet, weil du wieder im Drogenrausch irgendwo eingeschlafen bist. Ja, das stimmt. Wieder. Sexuelle Kraft, Wandlung und Erneuerung. Okay, das ist das erste Chakra. Also das Arschchakra. Möglichkeiten zur Reinigung und Aktivierung des ersten Chakras sind Naturerfahrung. So, ich dachte Klopapier. Die Betrachtung einer blutroten auf- und untergehenden Sonne sowie eines leuchtenden Morgen- oder Abendsrots belebt und harmonisiert das Wurzelchakra und löst eng gewordene Strukturen in seinem Wirkungsbereich. Mhm. Du setzt dich im Lotus- oder Schneidersitz auf die frische Erde und atmest bewusst ihren Geruch ein. Was ist denn frische Erde? Erde, die frisch ist. Wie frisch? Ja, so Erde, die nicht plattgetreten und trocken ist, sondern frisch aufgegrabene, aufgebrochene Ackerkrume zum Beispiel. Mhm. Klangtherapie. Musikform. Musik mit monotonen, stark betonten Rhythmen eignen sich zur Aktivierung des Wurzelchakras. Oh. Der braune Ton. Da ist ja, sind ja unsere Abschlussstücke eigentlich immer nahezu therapeutische Chakren-Booster. Das stimmt. Ja, gern geschehen, liebe Hörer, unterhalten Organismix. Hier steht auch, Debauchery drückt diese Musikform am besten aus. Ja. Das kennt man. Das ist zur Aktivierung. Zur Harmonisierung kannst du die Klänge der Natur verwenden. Es gibt sie heute auch auf vielen Kassetten und einigen Schallplatten, falls du so zum sie dir nicht im Originalton anhören möchtest. Das hört man in der Natur. Der Vokal, der dem zugeordnet wird, ist der Vokal U. Wieso? Aha, es gibt also auch ein Vokal. Ja. U. Und wissen die, dass es nur 5 Vokale gibt? Wir schauen mal, wie die das lösen. Ich hoffe, dass die... Warum nicht jetzt auch Konsonant und auch Geschmacksrichtung? Also, du kannst folgende Edelsteine... Schokoriegel. Du kannst jede folgende Edelsteine verwenden. Achat, der verleiht Ernsthaftigkeit, Festigkeit und Ausgeglichenheit. Der Blutstein... Achat ist doch das, was der, wie heißt der da? Uri Geller, Urinkellner, immer sagt. Achat, Stein! Ach, guck mal! Schalusch! Ja. Sagt ihr das nicht? Ich glaube schon. Achat, meine Uhr ist stehen geblieben. Kleiner Spaß. Achat weckt die Wertschätzung für den eigenen Körper und wirkt aufbauend auf die Fortpflanzungsorgane. Das ist doch die Lösung für die ganzen Enlarge Your Penis E-Mails. Die haben da Achate. Das wirkt aufbauend auf die Fortpflanzungsorgane, oder? Das könnte auch heißen, nicht aufbauend im Sinne von verlängern, sondern eher so Viagra-technisch aufbauend. Also Blutstein oder auch Hämatit genannt. Blutiapsis verbindet dich mit der elementaren Kraft und geduldigen Liebe der Mutter Erde, nur falls du dich gefragt hast. Granat regt die Sexualität an. Rote Koralle schenkt Stabilität. Kannst du das bitte einfach nicht machen? Kann ich, mache ich aber nicht. Und Rubin. Der macht, dass Sexualität und Spiritualität zusammengehen. Und falls man also das Arschchakra mit einem Duft anregen möchte, sollte man Zeder, Nelke, ja, Zeder und Nelke nehmen. So, beim zweiten Chakra, Beckenraum, Fortpflanzungsorgane, Niere, Blase, alles Flüssige wie Blut, Lymphe, Verdauungsorgane, Verdauungssäfte, Sperma. Oh. So. Krebs, Waage und Skorpion sind zugeordnet. Anmerkung, in manchen Schriften wird das zweite Chakra als das Milzchakra angegeben. Das stimmt aber nicht. Ja, das ist falsch. Echt? Ja. Das ist, was das falsch ist? Mhm. So. Eine Fehlfunktion des Sakralchakras hat häufig in der Pubertät ihren Ursprung. Nur falls du dich gefragt hast. Habe ich mich schon mal gefragt. Mhm. So, Möglichkeit zur Reinigung, Naturerfahrung über das Licht des Mondes und der Anblick oder die Berührung von klarem Wasser in der Natur. Klangtherapie, jede Art von fließender Musik, Gesang der Vögel, ein geschlossenes O, wie im Wort sofort, ist der Vokal. Farbtherapie Orange, Edelsteintherapie Karneol, Mondstein, Aromatherapie Langliang und Sandelholzöl. Sehr schön. Ja, also so geht das hier dann die ganze Zeit weiter. Das stimmt. Gucken wir uns doch nochmal die Vokale an. Können wir den? Den könnten wir eigentlich einladen. Ja. Das ist nämlich Schmitti. Der hat, der covert Roberto Blanco Sachen und hat im Hintergrund geile Animationen. Ja, das sieht sehr schön aus. Hier ist, hier ist irgendwie kein Vokal mehr gegeben, oder? Doch, das offene O neigt sich dem A des Herzchakras zu. Okay. Halschakra, da ist Eukalyptus gut, wer hätte das gedacht? So, kommen wir mal zum dritten Auge. Farbe Indigo-Blau, auch gelb. Ah, Indigo-Kinder. Bist du eigentlich ein Indigo-Kind gewesen? Ja, ich glaube schon. Was gibt es denn noch so für Kinder? Arschloch-Kinder. Ich glaube, ich war eher ein Arschloch-Kind. Aber du ja auch. Also so eins, wo man sich dann denkt, so, man das nicht wieder reinschieben kann. So. Ja. Alle Sinne, auch in Form der übersinnlichen Wahrnehmung. 96-blättriger Lotus ist das Symbol. Das ist aber eine ganze Menge Blätter eigentlich. Grundprinzip Seinserkenntnis. So, der ganze Kopf gehört dazu und die zugeordnete Drüse ist die Hypophyse. Gut, also hier Schütze. Ach, die Hypophyse. Ach, die. Ganzheitliches Denken, Erkenntnis innerer Zusammenhänge ist für den Schützen das Chakra. Was bist du für ein Sternzeichen? Ich glaube Schütze. Woher weiß man das? Gegoogelt habe ich das mal. Und was kannst du jetzt nochmal? Ganzheitlich denken. Also. So, wie reinigt und aktiviert man jetzt sein drittes Auge? Mit Zillit Bang. Ja, und auch wenn du den tiefblauen Stern übersäten Nachthimmel anschaust. Und wenn der, wie wir bei uns in der Stadt, eher so... Ja, dann nicht, ne? Muss ins aufs Land fahren. Grau-braun ist. Alle Klänge, die deinen Geist beruhigen und öffnen, und Bilder oder Empfindungen von kosmischer Weite hervorrufen, ja, genau, sind zur Belebung und Harmonisierung des Stirnchakras geeignet. In der New Age Musik wirst du entsprechende Stücke am ehesten finden können. New Age! Verzeihung. Hier. Genau. Vokal. Der Vokal I. Fühlst du schon? Ja, ja, jetzt langsam kommt das. Transparentes Indigo-Blau wirkt öffnend und klärend auf das sechste Chakra. Das Mantra, falls sich jemand gefragt hat, ist Kscham, Kscham, Kscham. Das muss man die ganze Zeit sagen? Ja. Kscham. Okay. Wie soll ich das denn... Edelsteintherapie, Lapis Lazuli, Indigo-blauer Saphir und Sodalit. Was? Der dunkelblaue Sodalit klärt den Verstand und befähigt ihn zu tiefen Gedanken. Ist das wie Zigolyt? Ja. Aromatherapie, Minze und Jasmin. Oh, da sind Yoga-Formen, die primär über das sechste Chakra wirken. Mhm. Kannst du dann auch mal machen. Nana-Yoga und Yantra-Yoga. Mach das auch mal lieber. Ja, ist besser. So, 1000-blättriger Lotus. Gut, ich denke, wir haben es alle begriffen. Aber warte, das siebte Chakra, das ist, glaube ich, schon noch interessant, ne? Das ist auf der Omme. Zirbeldrüse. Epiphyse. Wer fand das nochmal so gut? Der Descartes, glaube ich, oder? Nee, der hat, hat er nicht Hypophyse? Ja, nee, ich glaube, der Zirbeldrüse. Fand die ja, also die Zirbeldrüse bei Descartes war ja das Bindestück zwischen der geistigen Welt, ne? Also der Descartes ist ja der Dualismus-Junge. Und in der Zirbeldrüse kann sozusagen die Verknüpfung stattfinden. Der ist auch der Solipsismus-Junge. Ja, das ist seine Ausgangsposition gewesen, sozusagen. Oh, Bilder von Stonehenge und dem Mond. Das passt ja übrigens zum sechsten Chakra. Da fehlen aber noch drei Wölfe. Das stimmt. Kannst du jetzt mal hier... Was ist da noch? Göttliche Liebe, Auflösung von Grenzenhingabe, Einswerdung, Hund, Katze, Maus. Hier geht es mit den Möglichkeiten zur Reinigung und Aktivierung. Aktimel. Mhm. Auch links. Kronenchakra heißt das. Mantra ja. Om. Oh, das ist Om. Ich meine Aum, ne? Sagt man ja eigentlich. Es gibt mehrere. Aber Om ist das hier. Om. Der Laut M öffnet das Kronenchakra. Er wird in Indien ebenfalls als einen Vokal angesehen. Das M wird auf den A eine Donner. Hör auf, so ein Rassist zu sein. Es ist mir immer wieder in den Summen ohne Gott, Grenzen. Oh Gott, du bist so ein schlimmer Rassist. Ohne Struktur. So präsentiert es die untergebliebene Einheit eines ungeformten Rollerlosekaufen. Damit. Meine Zähne vibrieren so lustig, wenn ich das mache. Mhm. Mhm. So, wir wollten ja jetzt eigentlich... Ah, Verständnis der astrologischen Zuordnung. Ja, das interessiert doch niemanden. Nicht? Haben wir keine Hörer, die Astrologie interessiert sind? Astrologoi. Ja, Astrologorö. Ja, ich glaube nicht. Also wir haben ja für dich jetzt noch gar keins gefunden, ne? Was? So... Chakra oder was? Ja. Zum Beispiel ja, das ist ja Jungfrau, da, drittes Chakra. Die Jungfrau. Du bist Jungfrau. Das solltest du besser wissen. Ja, aber du... Dr. Kurz. Was denn? Vielleicht hören das meine Eltern hier. Das ist ein plausibles Szenario. So, also hier, dein Sternzeichen ist Jungfrau, weil du nächste Woche Geburtstag hast. Psst. Ist mir unangenehm, wenn die ganzen Hörer mir jetzt tonnenweise Geschenke schenken, schon die wieder. Die schicken mir doch eh jede Woche tonnenweise Geschenke. Ja, aber so richtige Geburtstagsgeschenke. Ja. So wie eine Stripperin mit Stange. Die würde ich natürlich zurückgeben. Ist ja klar. So, ich will jetzt diese Fußreflexzonenmassage machen. Nein, ich muss noch was lesen, dann kannst du das machen. Oh, guck mal, da wird einer über einem jüdischen Leuchter gegrillt. Ja, hier Übertragung von universeller Lebensenergie. Das klingt doch sehr gut. Den Energieaustausch, den wir dann von den Lesern berechnen, den können sie via PayPal überweisen. Das sind nur... Warte kurz, da kommt ein Anruf. Ja, hallo. Das ist schon liebe Gott. Ja, hallo Gott, was willst du? Hallo Gott, was willst du? So. Also, Übertragung von universeller Lebensenergie. Der Raum, der wo uns umgibt, ist angefüllt mit Prana. Mit universeller Lebensenergie. So wäre es eine logische Konsequenz, diese hochwirksamen Grundkräfte des Kosmos direkt... Der ist wirklich nackt. Da? Der putzt nackt sein Fenster oder so. Nein, der hat eine Unterhose. Ah. Ja, so wäre es eine logische Konsequenz. Ich wette, dass der Satz in die Buchse geht. Diese hochwirksamen Grundkräfte des Kosmos direkt und gezielt zu nutzen und anzuwenden. Wie gesagt. In die Buchse. Im Kapitel über den Chakra-Atem haben wir bereits auf eine entsprechende Möglichkeit hingewiesen. Es gibt jedoch noch weitere sehr interessante und effektive Methoden, diese komischen Energien zur Lösung von Blockaden und für eine ganze... Oh, ich sehe schon am Ende des Satzes. Ich muss lachen, weil ich weiß, was kommt. Für eine ganzheitliche Entwicklung einzusetzen. Eine hiervon heißt... Drogen? Nein. Homöopathie, Akupunktur? Hund, Katze, Maus? Nee. Nein, ist... Reiki. Ah! Diese natürliche, ganzheitlich wirkende Therapiemethode wurde etwa in der Mitte... Das ist auch hier wieder alles, ne? Alles drin. Wenn wir das alles lesen würden, da wäre bestimmt Jesus würde kommen. Ja, klar, Reiki, ja Homöopathie, was noch? Akupunktur. Hand auflegen, Schwitzzelt, Fürze anzünden. Das finde ich aber ziemlich Schlangen cool. Häuten, Fakir, Badewasser, in die Vene spritzen, alles. Mhm. Ist das eigentlich isotonisch? Ja. Muss ja auch, also wenn das intravenöse Dinger müssen immer isotonisch sein. Das ja, es sei denn, du nimmst nicht so viel. Deutschen Arzneibuch vorgeschrieben. Ja, gut, das ist Ayurveda, da gilt das nicht. Ja, aber alles bei was... Bei Ayurveda kannst du auch einfach ein Stück strahlendes Plutonium nehmen, in so ein Brötchen schicken und dann nach Deutschland einführen. Das kann man dann hier auch frei verkaufen. Ja, das stimmt, aber ich meine, Injektion ist ja nur... Da könntest du mal was drüber machen. 15 Milliliter Volumen. Das ist ein... Hier, ne? Merken. Ayurveda. Ja. Das ist dein neues Skeptiker-Thema. Bestimmst du? Nein, sage ich dir, das ist gut. Weiter geht's. Das musst du mal in Klump und Asche bashen. Klump und Asche. So, diese ganzheitliche, natürlich wirkende Therapiemethode wurde etwa in der Mitte des 19. Jahrhunderts von dem Japaner Dr. Reiki, Dr. Mikao Usui, Dr. Fu Manchu, entdeckt, der als christlicher Mönch... Was? Ja. Viele Länder in Ost und West bereiste. Reiki bedeutet universelle Lebensenergie. Ich weiß es schon. Hallo. Ich habe Zahnschmerzen. Und ist eine Therapiemöglichkeit, durch welche diese grundlegende Kraft, die im ganzen Universum wirksam ist, in direkter Form auf den Menschen übertragbar wird. Der Behandler dient dabei nur als eine Art Katalysator oder als ein Durchgangskanal. Wissen die, was ein Katalysator ist? Die komische Energie fließt durch die Hände des Behandelnden. Hallo. Oh, ich glaube, ich habe gerade einen komischen Energiestau gehabt in meinem Mundchakra. Warte, ich mache das mit Reiki wieder weg. Ja, jetzt besser. Fließt durch die Hände des Behandlers in den Patienten ein, ohne dass er eine eigene Energie von sich dazugeben müsste. Reiki ist heute eine der am stärksten expandierenden natürlichen Therapiemethoden. Woher kommt jetzt die Energie, die in den Patienten Kosmos. Fließt? Kosmos. Bereits vor einigen Jahren veröffentlichten wir zu diesem Thema das Buch Reiki. Ja, lass mich ausreden. Universelle Lebensenergie zur ganzheitlichen Selbstheilung, Patientenbehandlung und Fernheilung von Körper, Geist und Seele. Oh, Fernheilung, das ist gut. Ja, klar. Welches inzwischen in mehrere Sprachen übersetzt und vielfach nachgedruckt wurde. Reiki setzt sich deshalb so stark durch, weil es absolut einfach zu praktizieren und dennoch hochwirksam ist. Du kannst diese Methode in 2 Wochenendkursen lernen. Ja, dann ist das bestimmt so wie Homöopathie, kann man auch. Du weißt schon, dass das völliger Bullshit ist. Was? Oder? Reiki. Nein, das wusste ich nicht. Ich habe das für die Lösung der Probleme der Welt gehalten. Danke, dass du mich desillusionalisiert hast. Oh, ich glaube, ich muss wieder an deinen Mundchakra. Wieso? Weil du gerade Kauderwelsch. Das war ein Spaß. Ah. Geh mal lieber an deinen Spaßchakra. Das dürfte mittlerweile tot sein. Das ist rechts drehen. Sollte das links drehen sein? Das weiß man nicht. Du musst das mal, kannst das bitte mal entblockieren mit irgendwelchen Naturerfahrungen oder Klängen. Warte kurz, ein Schluck Erdbeersaft. Meines, nicht deines. Fernhallung, lies mal ein Buch. Ja. Zum Beispiel das hier. So, du kannst diese Methode in 2 Wochenendkursen erlernen. Bei einem solchen Seminar wird die Fähigkeit, universelle Lebensenergie zu kanalisieren, direkt vom Lehrer auf den Schüler übertragen. Das Ganze kostet nur umsonst für eine Schutzgebühr von 2000 Euro. Dies geschieht über eine Einweihung. Warum ist jetzt auf der nächsten Seite ein jüdischer Leuchter, über dem ein Mann liegt, schwebt, aus dem raus irgendwelche Ich bin mir nicht Spindeln sicher, ob das wachsen. Werbung für Levitation, Spinnen oder Grillen ist. Oder Bar Mitzwa oder so. Ja, das stimmt. Wie heißen die nochmal, diese Kronleuchter? Die haben so einen Namen. So. Jüdischer Leuchter heißen die. Wie heißen denn diese Leuchter mit 7 Armen? Kandelaber. Nein, die haben einen speziellen Namen. Judenlampe. Dr. Kurz. Was denn? Oh Gott. Ich weiß es doch nicht. Ein 7-armiger Leuchter, das ist so ein jüdisches rituelles Ding, ja, so, das die brauchen fürs Passachfest oder was machen die noch? Google! Nein, meine keine Fresse. Zeit. Dann macht das nie zu Ende hier. Also bei der, die in jedem Land... Was? Nichts weiter. Das ist eine solche Pferdescheiße. Bei der, die in einem... Jetzt lies weiter, Mann! Jede Mensch handelt denn jedoch meist verschütteten Heilungskanäle geöffnet werden. Okay, woran hast du gerade denken müssen? Nein, das ist einfach so absurd. Reiki ist selbst für Kinder nach entsprechender Einstimmung sehr leicht zu praktizieren. Okay, was gehen gerade für Bilder in deinem Kopf? Du lügst. Bedarf nur weniger spezieller Kenntnisse. Diese Energie ist mit einer gewissen Eigenintelligenz ausgestattet. Das bedeutet, dass sie automatisch dorthin fließt, wo der Pfeffer sie benötigt wird und dies jeweils in der richtigen Dosierung. Wieso wissen die das? Inzwischen wird Reiki weltweit 100 Milliarden tausendfach erfolgreich praktiziert, sowohl von Laien als auch von Heilern und Ärzten. Sobald die Reiki-Energie aus deinen Händen strömt, hast du eine wunderbare Möglichkeit, deine Chakren oder die eines anderen Menschen nachhaltig zu harmonisieren. Da die Heilungskanäle, durch welche die Reiki-Energie fließt, in jedem Menschen natürlicherweise vorhanden sind, kann diese Energie in geringem Maße durch jeden Menschen, der angefangen hat, sich für die höheren Energien zu öffnen, hindurchströmen und über die Hände übertragen werden. Wenn du das Gefühl hast, dass deine Hände auch ohne eine spezielle Einweihung beim Auflegen eine gewisse Ruhe oder Entspannung vermitteln, so solltest du einen Arzt auch so fühle dich bei den folgenden Ausführungen bitte auch angesprochen. Das ist pure Energie. Ja. In meinen Händen kann ich ein Schnitzel braten. Das kann nicht jeder. 7-armiger Chakra-Leuchter steht da drunter. Also das ist Wenn kein Judenleuchter. Wenn ich die Chakren-Energie spüren lasse, habe ich Spranken wie ein Tischgrill. Wir legen unsere Hände ganz sanft auf die einzelnen Energiezentren auf und lassen die Reiki-Energie mit ihrer harmonisierenden und heilenden Kraft einfließen. Jedes der sieben Chakren steht mit einem anderen Chakra in einer engen Wechselbeziehung. Nimm die Hand von meinem Kopf. Da die Reiki-Energie durch beide Hände gleichzeitig fließt, kannst du damit nicht nur Chakren mit Lebensenergie versorgen, sondern gleichzeitig die zusammengehörigen Energiezentren untereinander ausgleichen, indem du auf jedes der beiden Chakren je eine Hand legst. Bla bla, Sülz, Schwadel. Da steht hier jedenfalls nichts von diesem Leuchter, weswegen wir das eigentlich gemacht haben. Bla bla, Senf, Schwall, bla. Dann kann ich dir jetzt die Füße massieren. Ja. Hier ist noch kurz was. Wir selbst stellten schon Versuche mit Pyramiden aus Holz, Gusseisen, Marmor, Silber, Kupfer, Keramik, Aluminium, Pappe, Heilbutt, Plexi, Plexiglas, Glas und Hechtrogen und solchen aus echten Edelsteinen an, wobei wir Modelle in sehr unterschiedlichen Größen verwendeten. Unsere besonderen Sympathie gehörte hierbei immer den Pyramiden, die aus Bergkristall, Hechtrogen, Rosenquarz oder Amethyst geschliffen waren. Warum jetzt nochmal Pyramiden? Ich habe jetzt was übersprungen. Ah, die spezielle Bauform der Pyramiden. Dadurch werden kosmische Energien gebündelt und weitergeleitet. Hier steht, grundsätzlich werden diese Pyramiden an den Stellen auf den Körper aufgesetzt, wo sie zur Wirkung kommen sollen und jeweils für 5 bis 10 Minuten dort belassen. Und die Leute, die sowas machen, ne? Die sitzen dann zu Hause rum und tun sich Plastikpyramiden auf den Körper. Und denken, es geht ihnen besser. Ah, das hat noch gefehlt. Entschuldigung, also das habe ich eben nicht aufgezählt. Auch die Anwendung des Argon-Akkumulators, welchen wir in vielen Naturhandeln, ist nicht schon mal als Fundstück? Ja, ich glaube schon. Naturheilkundlichen Praxen finden können, wollen wir hier nicht erschöpfend darstellen. Was ist Argon? Das ist, glaube ich, so eine Bio-Strahlung. Das haben wir doch schon mal. Das ist irgend so eine komische Energie aus dem Kosmos des Wetterberichts. Ja, der Liebe. Welche wir in vielen Naturhandeln, dennoch sollte auch diese Möglichkeit erwähnt werden. Es handelt sich hierbei um eine Entwicklung des Psychoanalytikers und Forschers Wilhelm Reich. Ja, das hat man ja damals gelesen. Er versuchte in langjährigen Studien das OD des Freiherrn von Reichenbach nachzuweisen bzw. zur praktischen Anwendung zu bringen. Der Argon-Akkumulator sieht äußerlich einem Schrank recht ähnlich. Ja, hast du noch nie einen Argon-Akkumulator gesehen? Nein. Was? Nein. Warum nicht ein Stuhl oder ein Heizkörper? Nein, du setzt dich in diesen Schrank rein und dann akkumuliert sich da das Argon. Mhm. Der Argon. Aber auf einem Stuhl sitzt man doch viel bequemer. Warum hat der Herr Reichenbacher... Lies weiter, vielleicht steht das ja. Da. Seine Wände bestehen jedoch aus einer Vielzahl von verschiedenen Materialschichten, welche nach exakten Vorgaben aufeinander gearbeitet werden. In dieser Box bündeln sich komische Energien, welche therapeutisch genutzt werden können. Gewöhnlich sitzt der Patient für einige Minuten darin, um sich energetisch aufzuladen. Boah, ich werde mir so unendlich dämlich vorkommen. Ja, ich glaube, ihr eines Chakra ist irgendwie verrutscht. Setzen Sie sich mal bitte hier in den Orgon-Akkumulator. Und schneiden Sie sich eine Pyramide auf die Ohren. Tut mir leid, kann es sein, dass es sich dabei um ein Billigregal von Ikea handelt, wo Sie einfach nur ein Pappschild vorgenagelt haben? Nein, das ist ein Orgon-Akkumulator. Da müssen Sie sich jetzt reinsetzen. Aber da ist noch der Ikea-Aufkleber. Nein! Das ist OD von Wilhelm Reichenbach. Das ist auch ein Mantra. Ikea. Ich glaube, Sie haben da einen von diesen Bolzen vergessen. Ist das eigentlich sicher oder? Ikea. In diese Box bündeln sich komische Energien. Also, hierbei kommt es auch zu einer Energetisierung der Chakren. Ein weiteres Verfahren besteht darin, bestimmte Trägerstoffe, wie zum Beispiel einfache Wattestückchen, im Orgon-Akkumulator aufzuladen und diese dann auf die Chakren zu legen bzw. mit einem Pflaster aufzukleben. Oh, die Leute sind so scheiße, diese Mann. Methode zeigt eine erstaunlich gute Wirkung, wie wir mehrfach über den bereits beschriebenen kinesiologischen, natürlich, Armtest eindeutig feststellen konnten. Wir haben also... Das funktioniert ja, glaube ich, so, dass man in die eine Hand irgendwas nimmt und wenn man dann den anderen Arm leichter runterdrücken kann, ist das irgendwie schlecht oder so. Und wenn nicht, dann ist das nicht schlecht. Vor allem, das ist ja eindeutig. Ich meine, das ist ja eine wissenschaftliche Messung, die lässt sich... absolut nicht widerlegen. Bescheuerte Methoden, die durch bescheuerte Methoden belegt werden. So, pass auf. Ich habe jetzt in meiner rechten Hand den Blauwal, den mächtigsten Säuger des Planeten. So. Der gibt mir jetzt alle Kraft, die der Blauwal hat. Jetzt versuch mal, meinen linken Arm runterzudrücken. Du warst einfach auch im Fitnessstudio. So, jetzt lege ich den Blauwal weg und nehme diesen verkorksten Singularitätsroboter. Mhm. Oh Gott. Kein Widerstand. Das ist ein optimaler, eindeutiger wissenschaftlicher Beweis. Ja. So, wenn dich eine der hier beschriebenen Methoden anspricht, dann leck uns, also so probiere sie einfach aus und lasse dich von ihrer Wirkung überraschen. So, jetzt geht's zur Fußmassage, dem sexy Teil, auf den ihr alle gewartet habt. Muss ich mal ein bisschen weiter weg. Sexy Teil. Sexy Teil. So. 203. Oh, die Socke. Ich mache aber nur einen Fuß. Ach so, ich dachte, ich soll jetzt beide machen. Nee. Okay. Also, jedes, neu dagegen ist für viele Interessierte, dass auch jedes der sieben Chakren eine eigene Anschlusszone an den Füßen besitzt und wir dadurch in der Lage sind, über unsere Füße alle Chakren des Körpers höchst wirkungsvoll zu therapieren. Zumindest. So. So, hier ist schon mal der Fuß. Ah, hallo Fuß. Hierbei kam uns zugute, dass Bodo über eine 10-jährige Reflexzonenmassage-Erfahrung verfügt. Was für ein Glück von Bodo. Genau, also. Der heißt bekanntlich Bodo Baggins. Das gefällt mir immer noch so unendlich gut. Ah, Gleitmittel ist hier durchaus angebracht. Führen Sie den Fuß ganz langsam. Achso. Okay. Wir beginnen mit der Reflexzone für das erste Chakra. Wir sollten daran denken, dass wir bei der Chakra-Therapie nicht so sehr im Stofflichen arbeiten, als vielmehr im energetischen Bereich. Ach so, ja, das solltest du jetzt mal sagen. Die üblicherweise praktizierte Kraftanstrengung ist nicht nötig. Leichter Körperkontakt und sanfter Druck. Die günstigste Ausgangsposition ist gegeben, wenn der Behandelte dem Behandler die Füße entgegenstreckt. Ja, habe ich. Du solltest aber möglichst bequem sitzen dabei. Besser noch liegen. Aber das geht jetzt nicht. Nein. Ich sitze neben den Füßen. Einem Fuß. Die besten Ergebnisse erzielen wir, wenn wir jeweils mit einer Hand eine Chakrazone auf den Fußrücken und gleichzeitig mit der anderen Hand die gleiche Chakrazone auf der Fußunterseite sanft kreisend massieren. Ja, mach jetzt mal. Okay, also jetzt mache ich mal erstmal dein Kopfchakra, ganz oben. Und? Ja, ich habe Todessehnsucht im Moment. Okay. Ist das so gedacht? Ich glaube nicht, ich kreise mal in die andere Richtung. Jetzt ist es besser. Ah, ja. Okay, da gibt es noch ein dazugehöriges zweites, das gehört auch. Okay? Okay, das ist unangenehm. Andere Richtung? Ich glaube, ich an ein A mehr sprechen. Ja. Dann machen wir doch mal das Herzchakra. Wie wirkt sich das denn jetzt aus auf deinen Herzschlag? Ich hätte jetzt gern ein Snickers. Und wenn ich andersrum drehe? Dann nicht mehr. Was passiert dann irgendwas? Ja, dann bin ich zwei. Ah, okay. Dann mache ich jetzt mal das Arschchakra. Ich kann für nichts garantieren, was dann passiert. Angenehm. In andere Richtung? Eigentlich müsste dich das jetzt ja sexuell stimulieren. Nee, aber ich glaube, die Sonne scheint mir jetzt. Aus dem Arsch? Da, wo keine. Und das Sakralchakra hier? Sakrament, Geduld und Faden. Mhm. Ja, passiert irgendwie auch nicht so richtig, oder? Was, wenn ich so rummache? Dann, ich leichte Milzschmerzen. Ah, guck mal, ich muss hier mit drei Fingern das so machen. Na, jetzt ist es viel besser. Mhm. Ich habe, glaube ich, gerade gespürt, wie Produktion von meinem roten Blutkörperchen angekurbelt worden ist. Ja, das ist ganz recht. Allerdings ist das auch für Sperma zuständig. Das auch. Ja. So. Das war's eigentlich. So funktioniert das. Ja. Also ich muss sagen, ich fühle mich relativ rund erneuert. Hier noch dein fünftes Chakra. Ja, jetzt sehe ich gerade Shiva vor mir. Und was sagt er? Dass ich draußen im Parkverbot stehe. Das solltest du aber schleunigst ändern, wenn ich hier fertig bin. Ja, drück mal lieber auf das Parkverbotschakra, dann geht das von alleine. Warte, hier, weg. So. So, schon. Schon besser. Ja. Sehr schön. Jetzt langsam schläft mein Fuß ein. Ja, sollen wir aufhören? Aber ja, das du besser. Musst jetzt noch einige Minuten in Ruhe liegen und in deinen Körper hineinhorchen. Okay, habe ich gemacht. Und? Ja, da wird so allgemein signalisiert, dass Chakren in der Chakrenwelt alles top. Knöpfte ist. Ja. So. Ich fühle mich jetzt ungefähr so. Okay, das ist gut, das ist gut. Ja, danke. Herr Doktor, es reicht. Der ist gut, der ist schon tot. Ja. So, wollen wir noch irgendwie einen letzten Satz lesen aus dem Buch irgendwie, was die da ganz hinten... Also hinten ist noch so eine Tabelle drin, wo man also alle Chakren nochmal visualisiert und eine Zuordnung hat. Nee, das reicht. Ich muss jetzt auch mal was essen. Also mach noch das 5 Stück. Also wer die kann man sich ja dann kaufen, das Buch. Ja. Und da sind dann noch so Tabellen mit, was ist da drin? Sternzeichenzuordnung. Ja, so. Sternzeichenzuordnung. Hier auch für die Yoga-Freunde, welche Yoga-Form, also Hatha-Yoga macht man für das erste Chakra. Das ist auch gut gegen Bandscheibenvorfall. Ja, und Fiki-Fiki. Mhm. So, da sind nochmal so schlecht gezeichnete Zeichnungen mit rechts und links drehend. Musik. Auch gut. Eben gucken, welche Musik man hören soll, um die Chakren zu fördern. Rhythmusbetonte Musik, Stampfmusik ist das erste Chakra. Ja, das ist der fließende Musik, Volkstänze und Unterhaltungsmusik ist zweites. Feurige Rhythmen, harmonische Orchestermusik. Das drittes, viertes Chakra, klassische Musik, New Age, sakrale Musik. Das würde mich freuen. Der Bach würde bestimmt jubilieren, wenn er gleichgesetzt wird mit New Age Musik. Ja. Oh, fünftes Chakra ist obertonreiche Musik. Ist das dieser geile Kehlkopfgesang? Ja. Das würde mich auch sehr schön, sehr freuen. Das ist ja schon so ein bisschen befremdlich für unser einen. Mhm. Und okay, das ist einfach nicht genau, was da gerade passiert. Einfach ja, nein. Aber der Typ, der kann das super hier. Der Rainer von vielen, der kann das extrem gut. Kann er das jetzt mal machen? In der analogen Synthesizer-Technik hört. Der Trick daran ist, dass ich eigentlich auf einem Luftstrom fast das kann. Naja, auf jeden Fall, den kann man sich mal angucken. Der ist nämlich echt sehr gut, der Typ. Der kann das extrem gut. Ja. Das ist auch sehr wichtig. So. Verstörend. Ja. Und das letzte, klassische Musik, komische Sphärenklänge und New Age Musik. Achso, und das siebte Chakra ist, das gefällt mir am besten, Stille. Auch mal einfach die Schnauze halten. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank für dieses Shop-Buch. Moment, ich will hier von dem Verlag gibt es nämlich das gute Buch Kosmobiologische Geburtenkontrolle. Das würde ich sehr gerne lesen. Wow, also liebe Hörenden. Falls jemand das zu Hause hat. Unterhaltenden Organismix. Auch von Shalila Sharamon und Bodo J. Baggins-G. Frodo Baggins, ja. Die kosmobiologische Geburtenkontrolle. Die hätten wir gern. Super Sache. 19,80 Mark. Kann man nochmal aufbringen, ne? Ja, hier, alles umsonst hier. Ja, genau. So, wir haben ein Fundstück der Woche. Lemurische Saatkristalle. Und zwar haben wir das von der Homepage von Helena Abiaka. So, diese lemurischen Saatkristalle sehen zwar aus wie gewöhnliche Bergkristalle. Lemuren, darf ich nochmal dran erinnern? Hatten wir bei Steiner. Ja, genau, das ist so. Ne, das waren doch die Leute, die irgendwie in Lemuria leben. Ja, aber nachher dann nach Atlantis umgezogen sind. Oder waren aber nur ein paar, die knattern konnten oder sowas. Ne? Ja. Die anderen sind dann so Urvölker geworden. Ja, sowas. Also das sind lemurische Saatkristalle. Die muss man dann als Kette um den Hals tragen. Ich habe das nämlich ursprünglich bei Astro TV Shopping gesehen, dass sie da verkauft wurden. Mit so einem Lederband. Und da unten steht Birne. Tatsächlich. Birne Fotografie. Das ist dein Hintergrundbild. Ah, okay. Das ist aber bestimmt ein Zufall. Ja. So, und dann ist hier jetzt ein Feedback von Kai. Das fand ich sehr schön. Kai hat offenbar diese Steine erworben und schreibt also in das Feedback: Hey, du hast das weggemacht. Also zuerst einmal will ich erwähnen, also völlig, völlig willkürliche Kommasetzung, dass die Kristalle, ich habe zwei, sich auch mal selbst aktivieren oder aktivieren lassen von außen oder uns selbst. Es gibt Phasen, meist meine aktuelle Empfindung, Erkenntnis, wenn man gerade die Energien/Frequenzen der Kristalle braucht. Es fühlt sich dann so an, als fangen die Kristalle an zu brennen. Das klingt nach einem psychotischen Schub. Wobei sie von der Temperatur feinstofflicher Natur Energie/Wärme abgibt, grobstofflicher Natur jedoch die Temperatur nicht merklich bis gar nicht verändert. Sehr dienlich diese Strahlung, wenn man Chakren reinigen sollte, bestimmte Energien benötigt oder und zum Beispiel mit den Kristallen anderweitig arbeiten möchte, sie zum Beispiel in den Anus einführt. Ja, bla bla bla. Jedenfalls die Homepage ist www.helena-abiaka.com. Moment. Mhm. Und wer die anrufen möchte, die Mobilnummer ist 0177-715-6263. Ja, ist vielleicht wichtig zu wissen. So, steht darunter jetzt, wo man die kaufen kann? Ah, guck mal, ihr Lieben, Isis hat mir gesagt, ich solle Kristalle besorgen, diese mit ihren kristallinen Licht- und Liebesfunken aufladen und weitergeben. Der tiefere Sinn dahinter ist, die Rückverbindung zur Kristallenergie zu gewinnen. Wir und die Erde sind kristallin, doch wir haben es vergessen, das stimmt nicht. Isis sagte, zur Rückverbindung mit unserer eigenen kristallinen Struktur und zur Form eines Kristalles zu tragen. Ach nee, und zur Form und zur Verbindung mit der kristallinen Struktur der Erde ist es sehr hilfreich, diese Energie in Form eines Kristalles zu tragen. Meint die jetzt die ägyptische Göttin oder diese Islamo-Terroristin? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah. Kristalle tragen hohe kosmische Intelligenzen und fördern unsere Erinnerung an uns selbst. Ich habe recherchiert und bin dann zu dem Entschluss gekommen, die lemurischen Saatkristalle zu verwenden. Ja, hier, Lemuria soll eine alte Zivilisation. Ja, guck mal, wie viel kostet das denn? Das steht da nicht. Ganz untön. Ah, jetzt geht's wieder los bei den Crackpot-Seiten. Da ändern sich die Schriftfarben. Das Ganze ist übrigens so ein, der Hintergrund ist so ein hellbeige. Es ist ausnahmsweise mal kein Comic Sans, die Schrift. Ja, steht da nicht. Also ja, normalerweise gibt's doch da einen Link Shop oder was. Aber guck mal, was sie von Beruf ist. Hier, Isis Verjüngungskosmetik zum Beispiel. Da wird es ja wohl mal ein Preis stehen. Also da ist zum Beispiel das Verjüngungsfluid Shoshina Fluid of Isis. Sie ist übrigens Künstlerin der neuen Erde, falls du dich gefragt hast. Ja, da hat sie sich offensichtlich so einen Seifenspender vom Kaufland gekauft, das Etikett abgeknibbelt und so ein hässliches Ding da mit so einer ägyptischen Göttin. Na, guck mal, da steht da auch, was da drin ist. Der Preis beträgt 30 Euro für 30 Milliliter plus 3,50 für Bordeaux und Verpackung. Liebe, Licht und Friede im Herzen. Hier ist eine wässrige Substanz mit einer ca. 3%igen Auflösung von Hyaluronsäure, falsch geschrieben, mit Goldflocken, Kristallsteinen und anderen Anti-Aging-Spagyrik-Komponenten rein biologischer Natur versehen. Also einfach nur Hyaluronsäure, das hat ja auch eine Wirkung. Ja, das lässt die Haut aufquellen. Ja. Energetisiert mit den reinen göttlichen Licht- und liebeskristallinen Energien von Isis. Ja. Ein absolut natürliches, hochfrequentes Energieprodukt, das der Haut sofort Frische und Glätte verleiht und langfristig die gesamte Hautstruktur verfeinert. Mann, ist das geil. Das Fluid ist eine Basissubstanz. Ihr müsst über das Fluid eure Tages- oder Nachtcreme legen, damit das Fluid... Das gefällt mir sehr gut. Das ist wie die Apfelessig-Diät, von der mir meine Großtante mal erzählt hat. Die geht nämlich so, trink jeden Tag ein Glas Apfelessig und isst die Hälfte. Dann nimmst du ab. Genau das Gleiche. Mach Sport, friss nicht so viel und bete jeden Tag ein Mantra zum Chakra-Gott. Ja. Oder so. Wetten, dass es abnimmt. Ja, ich danke euch für euer Interesse. Licht, Liebe und Frieden im Herzen. Helena, ich habe eine Botschaft über die Verjüngung von Isis eingeholt. Isis ist anwesend. Ach so. Natürlich alles mit zentrierter Schriftform. Ne? Das heißt also schön. Isis atmet Licht- und Liebesfrequenzen in euch. Junge. Was haben die denn mit Isis? Was gibt's denn da noch so? Seelenflüstern mit Isis. Geiles Seelenflüstern mit Isis und darunter steht Isis in Anführungszeichen, ja. Energieübertragung. Aha, da ist auch dieses Bild, das ist so eine ägyptisch aussehende Frau, die riesige Flügel hat und auf dem Kopf so eine Art Vase mit einer leuchtenden Brühe drin. Mhm. Und da steht drunter, ich bin Kanal für die weibliche Christus. Ja, für die weibliche Christusenergie, natürlich. Klammer auf, Archetypen sind Isis, Maria Magdalena. Ja, klar zu. Und gebe Impulse und Hilfestellungen aus dem kristallinen Licht- und Liebesumfeld, Leben zu transformieren. Liebesfeld bitte, das kristalline Licht- und Lebensfeld, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe das extra als Umfeld bezeichnet, weil es blöder klingt. Unerlöste Geschichten und Ereignisse, die das Hier und Jetzt betreffen, zu erlösen, um ein befreites, energetisiertes, glückliches, kreatives, energetisiertes, eigenbestimmtes Leben zu führen. Ah, die glaubt wirklich, dass Isis durch sie zu uns spricht. Ja, das ist ja. Wenigstens glaubt sie nicht, sie ist Jesus. Davon gibt es ja auch schon viele. Liebe ist bedingungslos. Ah, mediale Sitzung gibt es zu kaufen. Eine Sitzung für 1,5 Stunden, 75 Euro. Ja, das geht ja noch. Ne? Also da sind Noten teurer. In der holographischen... Wer weiß, was da alles inbegriffen ist. Ja, in der holographischen Illusionskammer gebt ihr euer aller Leben für diese Liebe. Danach für jede weitere eine halbe Stunde 25 Euro. Feedbacks. Liebe Helena, das ist auch ganz bestimmt nicht selber geschrieben. Mhm. Tausend Dank für dein Channeling mit Isis. Fühle dich umarmt, G und M. Wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und viel Spaß beim Fußball. Okay, also ganz viele selbstgeschriebene Feedbacks, alles in zentrierter Schrift. Aktuelles 2014, vielleicht kann man die auch irgendwo mal sehen. Die Frau Kloakia, oder wie die heißt, Lemurische Saatkristalle. Haben wir doch gerade schon. Ja, ja, ja. Dingenreinigung, Aura, Chakren, Licht. Ah, das sind nur die Feedbacks, okay. Über die Herzkammer. Die linke oder die rechte? Das weiß man nicht. Das kristalline kubische Zentrum. Ja, göttliche Kammer für dich im immer Herzen. Noch. Oh. Boah, das ist bescheuert. Die Frau muss ja wirklich... Geld brauchen. Ja. Oh, persönliche Heimatstrahl. Über mich. Ich will nur kurz gucken, wie sie zu Isis geworden ist. Ja, und ich will nachher wissen... Aha, okay. Da sieht man so ein Bild von der. So rot gefärbte Haare, dicke Kreuzanhänger und so einen Blick, als hätte die gerade im Prinzip die kompletten Klebervorräte vom Rewe auf Ex weggeschnüffelt. Mhm. Schauspielschule, Kunsthochschule, Bioenergie, Therapeutin. Erdengelporträts ist ihr Aufgabengebiet. Aufgabengebiet, freischaffende Künstlerin, Erdengelporträts, das persönliche heißt Erdengelporträts. Erdengel. Persönliche mediale Energiebilder, Engelbilder, energetisch farblich harmonisierende Raumgestaltung, Isis Heilmassagen, energetische Raumreinigung. Das gefällt mir sehr gut. Ich räume auch jetzt auch nur noch energetisch. Energetische Verjüngungskosmetik, Bioenergetik, mediale Gespräche mit Isis. Okay, dann hör mal, Isis. Isis. Sag noch, wie viel mein persönlicher Heimatstrahl kostet. Oh Mann, hoffentlich ist das nicht sowas wie Mums. Mhm. Ich wuchs in einem 7-Frauen-Haushalt auf, wovon ich die kleinste war. Mystik und Spiritualität gehörten zum Alltag. Ich lebte mit Engeln und mit den Spirits. Es wurde mir berichtet, Gott, die Engel und die Spirits sind die einzigen Existenzen, auf die ich mich verlassen kann. Menschen sind mit größter Vorsicht zu genießen. Oh Gott, okay. Unendlich frei. Ja, laber. Also wie viel kostet mich mein Heimatstrahl? Wo steht das denn? Hier, persönlicher Heimatstrahl. Der kostet, 7 Strahlen und der Mensch. Warum solltest du die kennen? Hier, Preis. 55 Euro als Brief in Folie DIN A4. Geil. Als E-Mail nur 50 Euro für die E-Mail. So, die 7 Strahlen. So, reicht. Ja. Ja, dann würde ich sagen, das war's. Ja. Ich muss jetzt auch mal weg hier. Ich habe auch Hunger jetzt. Ihr hört jetzt noch den Death Metal des Tages, würde ich sagen. Ja, was hast du denn ausgesucht? Ich dachte an Man Must Die. Was ist das? Eine Death Metal Band. Gut. Wie heißt der Song? Das muss ich mir noch aussuchen. Dann würde ich sagen... Fröhliches Chakren massieren. Ja, aber nicht so oft. Ist nicht so gut, da kann man blind werden. Ja. Und noch einen charmanten Nachmittag. Genau. Hallo, lieber VIP-Club von der Lesestunde. Das hier hören nur die coolen Leute, ja, die sich den Death Metal bis zu Ende angehört allerdings haben. Diese ganzen Abknicker, Weichflöten. Weichflöten. Und mainstreamigen Leute hören das jetzt nicht. So ist es. Wir können nämlich jetzt hier ganz unter uns mal so ein paar Geheimnisse ausplaudern, mhm, über was wir so machen. Ja, ich habe zum Beispiel ziemlich große Füße. Ja, das stimmt. Sehr, sehr groß. Cornelius hat Falten um die Augen. Ja, das stimmt. Claudia allerdings auch. Aber nicht so viele. Aber trotzdem ist sie biologisch wahrscheinlich viel älter als ich. Ja, weil er jede Woche 1000 Mal Sport macht. Ja, und sie nicht, sondern rumsitzt und essen. Fernsieht. Essen. Sehr lecker. Ja, jedenfalls cool, dass ihr das hier angehört habt. Wir sind jedem von euch persönlich genau, dankbar. Genau, fühlt euch eure Chakren massiert. Mhm. Jetzt kannst du noch einen Witz erzählen. Ein Witz. Ich erzähle mal meinen Lieblingswitz. Kommt ein Zyklop zum Augearzt. Ziemlich witzig. Und mein Lieblingshomöopathiewitz. Ein Mann hat vergessen, seine homöopathischen Mittel zu nehmen. Daraufhin ist er gestorben. An einer Überdosis. Ja, sehr schön. So. Das reicht. Ja, aber ihr seid jetzt im VIP. Genau, ihr seid, nur ihr, die ihr das hier angehört habt, seid im Lesestunde VIP-Club der Coolen. Und alle anderen, ja, die das nicht hören, sind nicht drin. Übrigens auch nicht diejenigen, die das Death-Metal-Stück geskippt haben. Loser. Loser. Aber ihr nicht, ihr seid super. Cool.